tatsächlich gelungen, heute Morgen fast pünktlich anzufangen. Die zu der technischen Mitteilung von gestern wegen der Auszahlung der Reisekosten nur noch einen Satz, das ist heute Nachmittag stattfindet, nicht heute Morgen. Wir haben also jetzt ein neues Thema und einen neuen Referenten, Herr Professor Becker von Augsburg, der über den Kulturkampf, über den deutschen Liberalismus und den Kulturkampf am Beispiel Badens sprechen wird, der Ihnen die Wahl dieses Themas und dieses Teilaspektes einleitend erklären wird. Wir könnten eventuell so verfahren, dass Herr Becker in der Diskussion Französisch spricht. Das heißt, dass jeder von uns in der eigenen Sprache fragt und er auf Französisch antwortet. Wir ersparen uns dann wenigstens in der Diskussion die zeitraubende Übersetzung. Die Professor Becker parlera sul Kulturkampf. Professor Becker, die Augusta, che appena arrivato qui per la seconda parte del nostro seminario, parlerà sul Kulturkampf e più esattamente sul Kulturkampf del Granducato di Baden come esempio tipico. Lui vi spiegherà le ragioni perché ha scelto proprio il Baden e cercheremo di riassumere come al solito il testo in italiano, però durante la discussione possiamo forse guadagnare del tempo se Becker, perché Becker vorrebbe rispondere in francese, così che ciascuno di noi può domandare nella propria lingua e lui risponde in francese. Poi per queste spese di viaggio saranno pagate il pomeriggio, non di mattina, la segretaria dell'istituto verrà su prima dell'inizio dei lavori nel pomeriggio. Se poi è rimasto qualche resto della discussione di ieri, lo possiamo poi trattare assieme alla discussione di questa relazione, dopo la relazione, perché mi pare che ci sono tanti punti in comune tra gli argomenti di ieri e quelli di oggi. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, ich danke zunächst dem Institut und seinen Leitern sehr herzlich für die Einladung, an diesem Seminar teilzunehmen. Ich bin sehr gerne von Augsburg hierher gekommen, nicht allein, weil mich das Thema Ihres Seminars reizt, sondern auch, weil die Nähe von Augsburg zu Trient natürlich verlockt, einmal hierher zu kommen und Kontakte anzuknüpfen, die sich vielleicht später einmal weiterspinnen lassen. Das Thema meines Vortrags bzw. seine regionale Eingrenzung auf das Großherzogtum Baden bedürfen einer kurzen Begründung. Es ist seit langem zu einem Topos in der deutschen Geschichtsschreibung über das 19. Jahrhundert geworden, dass in der Zeit des Vormärz die Rolle des Großherzogtums Baden als einer Schule des Liberalismus, als eines Sammelbeckens progressiver Bestrebungen und als eines Blickpunkts der fortschrittlichen Kräfte in Deutschland das reale politische Gewicht dieses kleinsten der deutschen Mittelstaaten bei weitem übertraf. Ein ähnliches Urteil gilt auch für die Phase der Reichsgründung, mit der wir uns beschäftigen. Im Gefolge des Aufschwungs der liberalen Nationalbewegung seit dem Ende der 50er Jahre hat sich in Baden 1860 der Übergang zu einer neuen Ära vollzogen, zu einer neuen Ära, die mit ihren Reformen auf den Feldern der Kirchen- und Kulturpolitik, der Wirtschafts- und der Sozialpolitik und mit der Wende zu einer parlamentarischen Regierungsform das Land am Oberrhein für die Liberalen innerhalb wie außerhalb Deutschlands zu einem Musterland liberaler Politik machte. Erfolge und Misserfolge dieser liberalen neuen Ära waren aufs Engste verknüpft mit der Frage der Neuregelung des Verhältnisses von Staat und Kirche. Die Berufung eines liberalen Ministeriums 1860 wurde erzwungen im Kampf gegen ein Konkordat, an dessen Stelle dann Landtag und Regierung 1860-61 umfangreiche gesetzliche Regelungen der Stellung der Kirchen und religiösen Gemeinschaften im Staat treten ließen. Diese gesetzlichen Regelungen im Bereich von Kirchen- und Kulturpolitik führten nach kurzer Zeit zum Ausbruch eines offenen Konflikts zwischen der liberalen Regierung, der liberalen Landtagsmehrheit einerseits und der katholischen Kirche andererseits. Und sie führten zu entsprechenden internen Auseinandersetzungen innerhalb von Katholizismus und Protestantismus. Sie stellten diese Auseinandersetzungen den ersten Kulturkampf in Deutschland dar und wurden damit zum deutschen Prototyp jener säkularen Auseinandersetzungen, bei denen es zunächst um eine grundlegende Umgestaltung überkommener staatskirchlicher Verhältnisse ging, bei denen aber im Kern die politisch-soziale Machtfrage der Durchsetzung der vollen Souveränität des bürgerlichen Nationalstaates auf der Tagesordnung stand, ein Problem, das verknüpft war mit dem Fernziel der endgültigen Konstitution der Nation durch die Einheit von Nation und Religion. Inwieweit diese Auseinandersetzungen in Baden paradigmatische Bedeutung für grundlegende Strukturprobleme des deutschen Liberalismus zukommt, wird, so hoffe ich, im Laufe des folgenden Referats etwas deutlicher werden. Thematisch werden dabei die Schwerpunkte liegen auf den Problembereichen Kirchenpolitik und Kulturpolitik, Nationalpolitik und Verfassungspolitik, Parteipolitik und Gesellschaftspolitik. Den Terminus Gesellschaftspolitik bitte ich dabei als eine Abbreviatur zu nehmen, deren Inhalt bei der Erörterung selbst sofort deutlich sein wird. Zeitlich umfasst mein Vortrag im Wesentlichen die Jahre zwischen 1860 und 1876. Das Jahr 1876 hat die Wende im badischen Kulturkampf eingeleitet, als der seit 1866-67 amtierende Innen- und Staatsminister Jolly im Zusammenhang mit der Einführung der obligatorischen Simultanschule vom liberalen Großherzog seines Amtes entlassen wurde und dann ein Prozess des Abbaus der Kulturkampfmaßnahmen eingeleitet wurde, der sich bis zum Ende der Monarchie 1918 hinzog. 1860 war, wie schon erwähnt, das Jahr der Berufung eines liberalen Kabinetts und der Inauguration der neuen Ära. Es erscheint mir zweckmäßig, einen knappen Überblick über die wichtigsten Fakten in der Entwicklung des badischen Kulturkampfes in diesen anderthalb Jahren zu geben, um den geschichtlichen Hintergrund der dann folgenden Erörterungen etwas zu verdeutlichen. Dunque, il professor Becker ha innanzitutto inaugurato una maggiore collaborazione tra Trento e l'Università di Augusta e mi pare che Monsignor Roger e saprà dare le risposte opportune poi più tardi. E poi Becker ha fatto una chiara esposizione dell'argomento che vorrebbe trattare, perché spiega perché ha scelto il Baden per questo argomento. E, da lungo tempo tutta la storiografia tedesca è d'accordo dicendo che il Baden è stato, soprattutto nel periodo prima del 48, una specie di scuola del liberalismo tedesco, un centro di tutte le tendenze politiche progressive e anche un punto di riferimento di tutte le forze progressive in Germania e che perciò il peso politico di questo Granducato, più piccolo fra i stati medi della Germania, era a lungo superiore alla sua reale grandezza. E lui aggiunge che lo stesso vale anche per il periodo della fondazione dell'impero, cioè per il periodo che sarà trattato qui più esattamente dal 1860 fino al 76, perché proprio in questo periodo nel Baden, con riforme, con leggi nel campo della politica culturale ed ecclesiastica, della politica economica e sociale, e anche con la svolta ad un sistema parlamentare. Il Baden è stato per i liberali in Germania e fuori una specie di modello. Qui in parentesi ricordate quello che abbiamo detto ieri sulle differenze fra i vari stati in Germania. E poi dice Becker che i successi e anche gli insuccessi di questa era nuova erano intimamente collegati con i problemi della nuova formulazione delle relazioni Stato-Chiesa. Perché all'inizio di questo periodo c'è la costituzione di un ministero liberale che combatte e confuta un concordato appena concluso e che invece di questo concordato introduce nel 60-61 tutta una serie di leggi e decreti sulle relazioni Chiesa-Stato. Allora, invece del concordato, del trattato con la Curia, il nuovo governo liberale impone la soluzione unilaterale legislativa del problema Stato-Chiesa e della posizione giuridica delle varie confessioni religiose. Questa politica aveva come primo effetto un conflitto aperto fra governo, maggioranza liberale del Parlamento da una e Chiesa Cattolica dall'altra parte, e poi in pari tempo dei conflitti interni fra vari gruppi nel cattolicesimo e nel protestantismo. Queste lotte, questi contrasti costituivano il primo Kulturkampf in Germania e diventavano così una specie di prototipo di quella grande lotta secolare la quale tendeva da prima ad un cambiamento radicale delle tradizionali legami Stato-Chiesa, ma poi e più esattamente tendeva a realizzare la piena sovranità dello Stato nazionale borghese e che come ultimo obiettivo aveva la costituzione della nazione mediante l'unificazione oppure l'identità fra nazione e religione. E i punti centrali dell'esposizione saranno dunque politica ecclesiastica e politica culturale, politica nazionale e politica costituzionale, politica di partito e politica della società. Spiegherà poi più esattamente come intende questo termine politica di società. E come già fu detto, si limita più o meno al periodo tra il 1860 e il 76, perché il 76, verso il 1876, comincia la svolta in questo Kulturkampf. Il ministro Jolly, tipico esponente del liberalismo borghese, che era in carica dal 66 in poi, cercava nel 76 di introdurre una legge sulla scuola simultanea, cioè la scuola in cui cattolici e protestanti andavano insieme, obbligatoria, e con questa legge è sopravvenuta una nuova onda di vivissime discussioni e Jolly ha dovuto rinunciare al suo incarico. Nel 60 aveva iniziato la sua carica il Ministero Liberale, nel 76 Joly ha dovuto rinunziare e comincia il lento componimento del Kulturkampf, componimento che poi è durato fino alla fine della monarchia nel Bado. Nella seconda parte, che segue adesso, Becker ci vorrà descrivere un po' gli eventi di quegli anni, gli eventi legislativi, cioè degli anni 60 e 76. E io vorrei soltanto brevemente aggiungere che è già uscita l'edizione italiana del Handbuch der Kirchengeschichte, in cui è trattata anche questa legislazione badese. Io, tanto lui comincerà, io mi permetto di dare il volume alla Cari, che poi di quelle pagine potrà fare 10 copie, così che i colleghi italiani possono poi anche studiare e studiare un po' esattamente questi testi. Ich mache es im Hinblick auf diese Xerokopien, die jetzt zur Verfügung gestellt werden können, ganz knapp. Die Periode der badischen Geschichte zwischen 1860 und 1876 lässt sich in drei Phasen gliedern. In der ersten Phase, 1860 bis 66, steht, wie in den meisten großen Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche seit der Französischen Revolution, am Anfang der Konflikte das Problem des staatlichen bzw. kirchlichen Einflusses auf die Schulen. Es gab ein Schulaufsichtsgesetz 1864, das die geistige Schulinspektion ablöste und auf Orts- und Bezirksebene sie gewählten konfessionellen, aber weltlichen Ortsschulräten bzw. neu eingerichteten staatlichen Kreisschulräten übertrug. Parallel mit diesem Schulkampf fand innerhalb des Protestantismus eine lebhafte Auseinandersetzung statt, in deren Mittelpunkt die Frage des staatlichen Einflusses auf die Ausbildung der evangelischen Theologen in Heidelberg stand. Personifiziert hat sich dieser Konflikt in dem Leiter des Heidelberger Predigerseminars, Daniel Schenkel, einem der Hauptvertreter der rationalistisch-kritischen Heidelberger Theologie. Zur Klärung der Fronten in dieser Phase hat wesentlich beigetragen die Gründung des Deutschen Protestantenvereins in den Jahren 1863 und 65. Dieser Deutsche Protestantenverein ist zum Sammelbecken der Kräfte des liberalen Kulturprotestantismus geworden. Er hatte zwei Heidelberger Präsidenten, den bekannten Staatsrechtslehrer Lunschli und eben diesen schon erwähnten Seminardirektor Schenkel. Dieser Protestantenverein war ja das kirchlich-religiöse Gegenstück zum Nationalverein auf politischer Ebene. In der zweiten Phase der Jahre 1867 bis 70 hat dann der badische Kulturkampf das entscheidende Gepräge erhalten durch den neuen Innen- bzw. Staatsminister Julius Joly. Joly war, wie sein Biograf Hermann Baumgarten schrieb, einer der letzten Aufklärer, und er war, wie ein anderer Zeitgenosse urteilte, in viel höherem Grade als der mehrfach seine Missgriffe kopierende preußische Kultusminister Falk, der Minister des Kulturkampfes. Joly hat 1867 für alle Theologiestudierenden ein Kulturexamen verordnet. 1868 hat die liberale Kammermehrheit die Volksschulreform weiter fortgeführt mit einem Gesetz, das die fakultative Simultanschule ermöglichte. 1869-70 folgten dann Gesetze über die obligatorische Zivilehe. 1870 kam ein Stiftungsgesetz, das eine Säkularisierung kirchlich-konfessioneller Stiftungsvermögen in einem erheblichen Umfang festlegte und gewisse radikale Tendenzen in der deutschen Stiftungsgesetzgebung des 19. Jahrhunderts zum Abschluss brachte. Die späteren Kronjuristen der preußischen Regierung im preußischen Kulturkampf, Emil Friedberg und Paul Hinschius, haben zu Beginn des Jahres 1870 geurteilt, dass Baden mit der Gesetzgebung, die seit 1860 eingeleitet worden ist, zu dem deutschen Staat mit dem fortgeschrittensten Staatskirchenrecht geworden sei. Und sie haben damals die Hoffnung ausgesprochen, dass Preußen sich an diesem fortgeschrittensten Staatskirchenrecht ein Beispiel nehmen werde. Die dritte Phase des badischen Kulturkampfes ist 1870-71 im Zeichen des Deutsch-Französischen Krieges zunächst durch einen Waffenstillstand eingeleitet worden. Dieser Waffenstillstand wurde 1862 wieder abgebrochen. Noch ehe in Preußen vergleichbare Gesetze vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurden, aber doch bereits in engem Zusammenhang mit der erkennbaren Wende Bismarcks zum Kulturkampf 1871-72, sind im Frühjahr 1872 zwei Gesetze im Badischen Landtag durchgesetzt worden, mit denen die öffentliche Lehrtätigkeit und die öffentliche Missionstätigkeit von Ordensmitgliedern in Baden untersagt worden sind. 1873 hat Preußen das Kulturexamen in Baden entsprechend den Ratschlägen des Kultusministers Jolly in einer verschärften Fassung adoptiert. Die badische Regierung hat dann ebenfalls die Verordnung über das Kulturexamen durch ein Gesetz entsprechend jetzt dem preußischen Vorbild modifiziert und verschärft. Gleichzeitig wurden, um die Einbeziehung des zukünftigen Klerus in die nationale Erziehung der deutschen Jugend sicherzustellen, die bestehenden Knabenseminare und Knabenkonvikte sowie das Freiburger Theologenkonvikt nach dem Vorbild der preußischen Maigesetze geschlossen. Drakonische Strafandrohungen sollten sicherstellen, dass sich der katholische Klerus jetzt endlich den Kulturexamen und den übrigen staatskirchenrechtlichen Gesetzen beugten. Regierung und Landtag haben mit diesen Strafgesetzen den Kanzelparagraphen des Reichsstrafgesetzbuches vom Dezember 1871 ergänzt, der seinerseits wiederum einen Vorläufer in einem badischen Gesetz über die Amtsmissbräuche von Geistlichen aus dem Jahre 1860 hatte. Die preußische Kulturkampfgesetzgebung hat dann 1876 ihrerseits wieder direkt ein badisches Gesetz beeinflusst, und zwar das Gesetz über die staatliche Dotation der Kirchen. Dieses Gesetz hat die Gewährung staatlicher Zuschüsse an die Kirchen mit der Unterzeichnung eines Gehorsamsreverses durch die Kirchenoberhäupter verbunden. Damit war im Gefolge des preußischen Kulturkampfes der badische Kulturkampf auf seinen Höhepunkt gelangt. 1876 hat nach zweijährigem Kampf die Kammer gegen die Absicht des liberalen Großherzogs die obligatorische Simultanschule durchgesetzt. Wie ich schon erwähnte, war dies dann der letzte Anlass für den Großherzog, sich von seinem bisherigen Staatsminister zu trennen und den Kulturkampf langsam wieder abzubauen. Dunque, il periodo della storia badese e del Kulturkampf badese tra il 60 e il 76 può essere separata in tre periodi. La prima fase dal 60 al 66 è segnata dal conflitto nato dalla pretesa dello Stato di controllare le scuole e di limitare le influenze ecclesiastiche sulle scuole. Una legge del 64 introduceva il controllo statale delle scuole elementari e toglieva alla Chiesa il diritto della ispezione delle scuole e della visitazione delle scuole sul livello dei singoli paesi e dei distretti. E furono introdotti Kreisschulräte, cioè un impiegato statale competente per il controllo delle scuole. Nello stesso anno 64, anche a causa di questo Schulkamp e del sillabo. Sì, e allo stesso tempo anche all'interno del protestantesimo valdese delle discussioni vivaci provocate in parte dal sillabo e là avevano le influenze più attive il direttore del seminario dei pastori a Heidelberg, Daniel Schenkel, e la questione sulla quale fu discusso era l'influenza statale sull'istruzione dei studenti di teologia protestante nelle università. E allora una gran parte dei protestanti fondavano il cosiddetto Deutscher Protestantenverein, l'associazione dei protestanti tedeschi tra gli anni 63 e 65, con questo Schenkel e il famoso giurista Bluntschli come presidenti, cioè due esponenti del protestantismo badese assumono la direzione di questa nuova organizzazione che si intende come il raggruppamento del protestantesimo liberale e di quel kulturprotestantismus che poi ha avuto tanta importanza nel Partito Nazionale. E praticamente questo Protestantenverein è una specie di parallelo in campo ecclesiastico culturale al Nationalverein. La seconda fase degli anni 67-70 è segnata da un personaggio molto importante, il ministro degli interni, oppure meglio ministro di Stato, Julius Jolly, il quale, secondo il giudizio di un competente contemporaneo, è stato il ministro del Kulturkampf, più ancora del ministro prussiano Falk, che ha più o meno imitato le leggi e i decreti e soprattutto gli sbagli, le troppe rigidità di Jolly. Jolly, con un decreto, ha introdotto nel 67 una specie di esame scientifico che ogni aspirante al sacerdozio o all'ufficio di pastore protestante doveva poi dare davanti ad una commissione statale. Sotto l'impulso di Jolly, la maggioranza liberale della Camera ha introdotto con una legge del 68 una riforma della scuola elementare che introduceva, almeno in modo facoltativo, la scuola interconfessionale, la scuola simultanea nel senso di interconfessionale. Poi nel 69-70 lo stesso Parlamento, di nuovo con una legge, introduceva il matrimonio civile obbligatorio e il trasferimento dello Stato civile dalla Chiesa allo Stato. E poi ancora nel 70 una legge sulle fondazioni che praticamente decretava la secolarizzazione di molte fondazioni ecclesiastiche confessionali. E secondo il giudizio dei professori Friedberg e Hinschius, che più tardi hanno praticamente fatto le leggi prussiane del Kulturkampf, il Baden, con queste leggi, 66 fino al 70, esame scientifico, matrimonio civile obbligatorio, eccetera, il Baden era diventato il Stato tedesco con il diritto ecclesiastico, con il diritto giurisdizionale più progredito in tutta la Germania, e proprio con ciò il Baden, secondo quelli giuristi contemporanei, costituiva il modello per gli altri stati liberali. E tra le reazioni a queste leggi c'era poi già nel 69, cioè prima dei analoghi avvenimenti in Russia la fondazione di un partito cattolico, la Cattolische Volkspartei, che poi fu una parte del partito del centro. La terza fase del Kulturkampf badese cominciava dapprima con una specie di armistizio a causa della guerra franco-tedesca. Ma questa breve fase di armistizio, diciamo, finiva già nel 72. Ancora prima che la Prussia introducesse leggi analoghi, nel Baden, nella primavera del 72, furono introdotte due leggi, sempre dalla maggioranza liberale del Parlamento, due leggi del 72, i quali vietavano ogni azione di insegnamento e di missione pubblica da parte dei ordini religiosi. La Prussia poi ha introdotto sul esempio badese nel 73 il Kulturexamen, quel esame scientifico di cui abbiamo parlato, e il governo badese nel 73 a sua volta ha reso ancora più duro e più efficiente questo Kulturexamen, in quanto fu decretato adesso che non soltanto la missione ad un ufficio ecclesiastico, ma anche ogni svolgimento pubblico di funzioni ecclesiastiche diventava possibile soltanto se il rispettivo parroco o pastore aveva dato questo Kulturexamen. Cioè ogni funzione religiosa pubblica dipendeva dal Kulturexamen anteriore. E il clero non ha accettato questa, non si è piegato, e da ciò nasceva un contrasto molto più grave ancora. Allo stesso tempo, con l'intenzione di integrare il clero futuro nell'educazione nazionale della gioventù tedesca, furono chiusi i convitti e i seminari che esistevano ancora, e anche lo stesso convitto per gli studenti di teologia a Friburgo. Allo stesso tempo il governo imponeva sanzioni drastiche per costringere il clero a sottomettersi a tutte queste leggi. E nel 71 poi governo e Parlamento hanno completato il famoso Kanzelparagraf del diritto penale imperiale, che a sua volta aveva anche avuto un certo predecessore in un decreto analogo del Baden del 60. A causa di queste leggi, nel 75 quasi tutti i sacerdoti giovani, novelli, erano in prigione. E poi lui elenca ancora tutte le punizioni, anche di danaro, imposte al vicario capitolare. Sì. Anche la legislazione prussiana ecclesiastica del 76, cioè l'ultima fase delle leggi prussiane del Kulturkampf, era influenzato di nuovo in modo diretto da una legge badese, cioè la legge sulla dotazione statale delle chiese. E questa legge metteva come condizione al pagamento di somme statali per la Chiesa, metteva come condizione una chiara dichiarazione di sottomissione alle leggi vigenti. Siccome poi l'amministratore dell'arcivescovado di Friburgo si rifiutava a dare questa dichiarazione di sottomissione, questa legge che doveva abbracciare in pari modo le due grandi chiese, praticamente era limitata alla Chiesa cattolica. E poi, come ultimo passo, in questo processo in cui questo Kulturkampf è diventato sempre più duro, la maggioranza liberale del Landtag ha introdotto, come già dicevamo all'inizio, nel 76 con legge la scuola interconfessionale obbligatoria. C'era proprio però questa legge non approvata e non vista bene dallo stesso Granduca Federico, che era un uomo liberale, e le discussioni sorte per questa ultima legge hanno poi indotto il Granduca a separarsi da questo ministero liberale Joly e da iniziare la lenta strada del componimento del Kulturkampf. Ich komme damit zu dem ersten Abschnitt Kirchenpolitik und Kulturpolitik. Im Bereich der Kirchenpolitik wurden die für die deutsche Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts grundlegenden Modelle während der Revolution von 1848-49 formuliert. Dies war zum einen das Modell der Staatskirchenhoheit, mit dem die Paulskirche das überkommene System des Staatskirchentums abzulösen beabsichtigte und das in den kontroversen Teilen die staatliche Regelung der Ehegesetzgebung und die Unterstellung des öffentlichen Schulwesens unter den Staat vorsah. Dies war zum anderen das Modell der Koordination von Staat und Kirche in einer Concordia inter ecclesiam et republicam, ein Modell, das die Würzburger Bischofsdenkschrift vom November 1848 proklamierte. In Baden schien sich zunächst nach heftigen Auseinandersetzungen Anfang der 50er Jahre mit einer Konvention von 1859 das Koordinationsmodell durchzusetzen. Diese Konvention ist, wie wir sahen, am Widerstand der Liberalen gescheitert. An die Stelle des Konkordats traten dann, wie schon erwähnt, ein Bündel von kirchenpolitischen Gesetzen im Jahre 1860-61, ein Bündel von Gesetzen, die von der liberalen Landtagsmehrheit in enger Kooperation mit dem neuen liberalen Kabinett und mit dem liberalen Großherzog erlassen wurde. Diese bis 1918 gültigen Kirchengesetze haben das spätjosephinische Staatskirchentum abgelöst und haben es ersetzt durch das System der Staatskirchenhoheit. Dieses neue System hat der katholischen Kirche eine bislang noch nicht gekannte Freiheit gebracht und sie hat der evangelischen Kirche in Analogie zur politischen Verfassung des Großherzogtums eine neue Grundordnung im Sinne des kirchlichen Konstitutionalismus, also in Analogie zur politischen Verfassung gebracht. Diese neue Kirchenfreiheit im Rahmen des Systems der Staatskirchenhoheit war allerdings mit charakteristischen Einschränkungen verbunden. So konzedierte der Staat im Widerspruch mit dem Prinzip des kirchlichen Konstitutionalismus weder der evangelischen noch der katholischen Kirche das Recht auf unabhängige Vermögensverwaltung und enthielt ihnen jenes Budgetrecht vor, das zum Kernbestand des konstitutionell-parlamentarischen Systems im 19. Jahrhundert zählte. Das erwähnte Gesetz über die Staatsdotation der Geistlichen von 1876 hat diese Entscheidung des Jahres 1860 bestätigt. Denn nach harten Debatten im Landtag wurde der Vorschlag abgelehnt, den Kirchen das Recht auf Selbstbesteuerung und damit die Budgethoheit zu geben. Der Widerspruch, den die staatliche Mitleitung der kirchlichen Finanzen bei einem so prominenten Liberalen wie Robert von Mohl, über dessen Antiklerikalismus sich niemand im Unklaren war, auslöste, dieser Widerstand macht deutlich, wie über die Zäsur des Jahres 1860 hinweg staatskirchliche Vorstellungen fortwirkten. Solche staatskirchlichen Vorstellungen konnten unschwer zusammenwirken mit patriarchalischen Fürsorgevorstellungen des Großherzogs, der ja in der Tradition des protestantischen Landesfürstentums aufgewachsen war. Und solche bürokratisch-staatskirchlichen Vorstellungen konnten sich auch unschwer verbinden mit jenen Kräften innerhalb des Liberalismus, die einer Kirchenfreiheit nach preußischem Muster oder gar nach belgischem bzw. amerikanischem Vorbild ablehnend gegenüberstanden, wegen der politischen und sozialen Einflussmöglichkeiten, die diese Kirchenfreiheit den Kirchen eröffnete. Auch die Fortdauer der staatlichen Leitung des Heidelberger Predigerseminars und damit die staatliche Lenkung der Theologenausbildung in der evangelisch-protestantischen Landeskirche machte die elastische Anwendung des Begriffs der Staatskirchenhoheit bei der Neuordnung der Beziehungen von Staat und Kirche 1860-61 deutlich. Der heftige Streit, der wegen des Direktors, des rationalistischen Direktors des Heidelberger Predigerseminars innerhalb der protestantischen Landeskirche zwischen dem positiven und dem liberalen Flügel seit 1864 entbrannte, dieser Streit endete zwar nach Jahren mit der Aufhebung der Pflicht der jungen Theologen, dieses Heidelberger Priesterseminar, Predigerseminar zu besuchen, er hat aber nicht das Ende einer einseitigen staatlichen Protektion der liberalen Theologie gebracht. Kurz vor seinem Sturz noch hat der Kultus- und Staatsminister Jolly die Berufung wenigstens eines Vertreters der positiven Theologie an die Heidelberger Theologische Fakultät abgelehnt. Es war dies eine Forderung des orthodoxen Flügels im badischen Protestantismus, die selbst bei Teilen des Kammerliberalismus auf Verständnis gestoßen ist und deren Ablehnung den weltanschaulichen Monopolanspruch der dominierenden Strömung des Liberalismus paradigmatisch beleuchtet. Dunque, nel settore della politica ecclesiastica, i modelli che poi hanno determinato gli sviluppi della seconda metà dell'Ottocento furono formulate durante la rivoluzione del 48-49. Da una parte, il modello di una certa supremazia statale di una certa nuova supremazia Staatskirchenhoheit, con la quale la maggioranza della Paulskirche, decretando in materia di matrimonio e sottoponendo le scuole pubbliche allo Stato, aveva voluto modificare il vecchio sistema del Staatskirchentum. Questo l'uno modello, l'altro modello, quello della coordinazione fra Stato e Chiesa, chiesta per esempio dai vescovi tedeschi nel novembre del 48. Nel Baden sembrava che negli anni 50, dal 52 al concordato del 59, che lì si arrivasse a realizzare il modello di coordinazione tra Chiesa e Stato, modello di coordinazione che poi fu bloccato e impedito dal Partito Liberale che andava al potere e che riusciva a far confutare, rifiutare questo, questo progetto di concordato. Proprio da allora, come già diceva all'inizio, cominciava questa serie di leggi in materia ecclesiastica emanate dalla maggioranza liberale del nuovo Landtag in stretta collaborazione col Granduca e col nuovo governo liberale. Queste leggi, in gran parte valide fino al 1918, introducevano un sistema giurisdizionalista, un sistema completo di una Staatskirchenhoheit, cioè di una sovranità dello Stato in materia ecclesiastica. Furono abolite le vecchie leggi giuseppinistiche e fu introdotto non quella coordinazione, ma tutta una nuova rete di leggi. Questo sistema aveva un carattere ambivalente, perché in un certo senso questo sistema conteneva anche delle libertà per le chiese, per tutte le due chiese e anche alla Chiesa evangelica, un nuovo ordine fondamentale nel senso di un costituzionalismo ecclesiastico. Però questa libertà delle chiese era subordinata da tanti impedimenti statali caratteristici per la nuova ideologia. E, per esempio, lo Stato non concedeva né alla Chiesa evangelica né a quella cattolica il diritto di una amministrazione indipendente dei loro beni, cioè negava alle chiese un diritto al budget. E proprio una delle ultime leggi del Kulturkampf, quella sulla dotazione statale dei preti nel 76, confermava questa decisione che negava alle chiese la indipendenza in campo finanziario. Lo stesso Robert von Mohl, liberale e anticlericale, si opponeva a queste limitazioni in campo finanziario. Si vede proprio come in queste limitazioni sopravvivevano le vecchie concezioni di una burocrazia statale che controlla la Chiesa. Questa concezione di un controllo burocratico delle Chiese si congiungeva facilmente dalla concezione del Granduca che proveniva dalla tradizione del principe protestante che in un modo patriarcale si sentiva responsabile per gli affari ecclesiastici. E questa concezione burocratica si congiungeva, si metteva insieme ancora di più con quella concezione liberale che non voleva sapere, che non voleva ammettere quella libertà ecclesiastica secondo il modello prussiano di allora o ancora più secondo il modello belga o americano, perché questi liberali non volevano che si costituissero tramite questa libertà delle chiese una nuova sfera di influenze politiche e sociali delle chiese, soprattutto di quella cattolica. caratteristico per il miscuglio fra vecchie e nuove concezioni di controllo delle chiese è anche il fatto che il seminario per i pastori protestanti a Heidelberg restava sotto direzione statale e che perciò lo Stato poteva più o meno dirigere l'istruzione dei teologi nella Chiesa evangelica protestante del paese, del Granducato, e proprio lì poi c'è stata una delle discussioni più vivaci all'interno del protestantesimo, perché il direttore di questo seminario a Heidelberg era un esponente della teologia razionalistica e perciò Kulturkampf non solo fra Stato e Chiesa, ma fra le varie correnti all'interno della Chiesa e qui praticamente all'interno del protestantesimo valdese, fra un'ala positiva e un'ala liberale. Conflitto che costituisce in un certo senso un parallelismo al contemporaneo conflitto per le scuole. Alla fine di questo conflitto lo Stato non ha più insistito sull'obbligo dei studenti evangelici di dover studiare in quel seminario, però anche se dava la libertà di studiare in altri posti, lo Stato insisteva a favorire in modo molto unilaterale la teologia liberale. Io lì, ancora poco prima della sua caduta, si è rifiutato di chiamare a Heidelberg almeno un esponente della teologia positiva e si rifiutava di accettare con ciò una richiesta dell'ala ortodossa nel protestantismo valdese che aveva persino trovato l'appoggio della maggioranza liberale del Landtag. Das Modell der Staatskirchenhoheit und das ihm korrelierende Prinzip der Staatssouveränität konnte so lange eine Basis für konfliktfreie Beziehungen zwischen Staat und Kirche abgeben, als aus dem altliberalen Gedankengut die Idee von der subsidiären Rolle des Staates vorherrschend blieb. Diese Idee von der subsidiären Rolle, diese alte liberale Idee von der subsidiären Rolle des Staates, hat in einem Kommissionsbericht der ersten Kammer zu den Kirchengesetzen von 1860 ihren Niederschlag gefunden. Dieser Kommissionsbericht stammt von Robert von Mohl. Daneben kam aber auch eine andere Staatsidee zum Durchbruch. Diese Staatsidee hat unter dem Eindruck der 48er Revolution und in Übereinstimmung mit einem verbreiteten praktischen Hegelianismus in der Macht und in der gesellschaftlichen Wirksamkeit des Staates eine notwendige Voraussetzung der politisch-sozialen Freiheit des Bürgertums gesehen. Zum profiliertesten Repräsentanten dieser Richtung wurde in der zweiten Kammer der Heidelberger Historiker Ludwig Heuser. Er hat als ehemaliger Lehrer des Großherzogs maßgeblichen Einfluss auf die politischen Entwicklungen seit 1859-60 genommen. Er hat die Auffassung vertreten, und hier zitiere ich ihn, dass dem Staat die göttliche Mission zukomme, alle hohen und sittlichen Lebenszwecke menschlicher Gesellschaft vermittels seiner Ordnungen zu erreichen. Diese Auffassung ließ naturgemäß die altliberale Reduktion der Staatsaufgaben weit hinter sich. Sie schrieb dem Staat die Omnikompetenz zu in der Sprache der Zeit, die Omnipotenz. Dass ein so verstandener Staat zwangsläufig in Konflikt mit der katholischen Kirche und mit dem konservativen Protestantismus geraten musste, war vorhersehbar. Dieser Konflikt brach in der Schuldfrage aus, wie schon mehrfach festgestellt. Diese Schuldfrage hat für die Liberalen in der Tradition der Aufklärung ein Schlüsselproblem in der Entwicklung der modernen Gesellschaft und des modernen Staates dargestellt. Die liberale Idee einer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Emanzipation durch Bildung und Erziehung, das Konzept einer nationalen Integration durch Education stand hinter der Schulreform, die seit 1864 in Baden durchgeführt wurde. Dass dieses Konzept gegen den Widerstand der katholischen Kirche, wie Hermann Baumgarten in seiner berühmten Selbstkritik des Liberalismus schrieb, mit so viel theoretischem Doktrinarismus und ohne Rücksicht auf übergeordnete Gesichtspunkte der Nationalpolitik verfochten wurde, hängt wohl letztlich doch weniger, wie Baumgarten meint, mit einem spezifischen Defekt des staatslosen süddeutschen Liberalismus zusammen, der nie gelernt hatte, die Politik als eine Wissenschaft des Möglichen zu betreiben. Die kulturkämpferische Schärfe der Auseinandersetzungen war wesentlich mitbestimmt von der Ergänzung der liberalen Idee des Rechtsstaats, der die Legalität sichert, durch das Ideal des Kulturstaats, der die Sittlichkeit verwirklicht, der sie verkörpert. Am konsequentesten ist diese Tendenz in der hegelianischen Theologie Richard Rothes, eines des damals bedeutendsten Heidelberger Theologen, verkörpert, und in der politischen Theologie des Protestantenvereins, die maßgeblich von Richard Rothe beeinflusst wurde. Rothes Staatsbegriff lief auf die vollständige Aufhebung der Scheidung von Staat und Gesellschaft hinaus, auf die Auflösung der Kirche im Staat als der Totalität alles sittlichen Seins. Mit dieser Vergöttlichung des Staatsgedankens, wie Acton einmal kritisierte, hat der Heidelberger Theologe eine der theologisch-philosophischen Rechtfertigungen für den Liberalismus und für den liberalen Kulturkampf geliefert. In enger Verbindung mit seiner Lehre vom unbewussten Christentum, das sich nach Rothe gerade in dem Engagement für die vaterländischen und freiheitlichen Ideen in den industriellen und volkswirtschaftlichen Interessen und Bestrebungen äußerte. Diese Vorstellungen haben ansatzweise ihren konkreten Ausdruck in der Volksschulreform gefunden. Sie haben in dem Versuch einer ideologischen Unterwanderung des Klerus durch das Kulturexamen ihren Ausdruck gefunden und in der einseitigen Besetzungspolitik an den Universitäten wie innerhalb der Kirchen in Frontenfragen etc. Il nuovo modello della supremazia statale, della Staatskirchenhoheit, e il modello della sovranità statale rendevano possibile una certa convivenza tra Stato e Chiesa senza conflitti solo in quanto restava decisiva o determinante la idea, la concezione altliberale, vecchio liberale, secondo la quale lo Stato allo Stato spettava un ruolo piuttosto sussidiario. E proprio questa concezione più vecchia che Robert von Moll ha sottolineato nel suo testo di commissione alla prima Camera Badese per le prime leggi ecclesiastiche del 60. Poi, proprio negli anni 60, fu stata accettata o propagata però un'altra concezione dello Stato, una concezione nuova dello Stato che era influenzata soprattutto dalla rivoluzione del 48 e da un hegelianismo pratico allora molto diffuso, e questa concezione vedeva nella potenza dello Stato e nell'attività sociale dello Stato una premessa indispensabile per la libertà politica e sociale della borghesia. Il rappresentante più importante di questo movimento, di questa concezione, fu nella seconda Camera, cioè nel proprio Parlamento badese, lo storico Ludwig Häusser di Heidelberg, che prima era stato uno dei professori, dei maestri del Granduca e che adesso ha avuto una influenza anche determinante sugli sviluppi politici degli anni seguenti. La sua concezione, secondo la quale allo Stato spettava una missione divina e che lo Stato, con questa missione quasi divina, doveva, mediante i suoi regolamenti, mediante le sue leggi, realizzare tutti gli scopi etici della società civile, della società umana. Questa nuova concezione non era da conciliare con la vecchia concezione dello Stato solamente sussidiario. Questa concezione dava allo Stato una competenza generale e praticamente una onnipotenza. Era ben prevedibile che uno Stato, inteso in questo senso, doveva arrivare a dei conflitti con la Chiesa Cattolica e alle ali conservatrici del protestantesimo. Come in tutte le discussioni di questo genere, la prima causa del conflitto fu la questione scolastica, la quale costituiva per i liberali, in una tradizione che risale all'illuminismo, un problema chiave per lo sviluppo della società moderna e dello Stato moderno. L'idea liberale di una emancipazione sociale, economica e politica tramite scuola, educazione e istruzione, l'idea di una integrazione nazionale tramite l'educazione pubblica era il motivo per la riforma scolastica realizzata nel Baden dal 64. Concetto che trovava la resistenza della Chiesa Cattolica e che fu già criticata da Hermann Baumgarten in quella già citata Selbstkritik des Liberalismus, nella quale Baumgarten credeva che proprio il carattere astatale, senza grandi formazioni statali della Germania meridionale, avesse avuto come conseguenza una intransigenza così poco pragmatica, come si vedeva proprio lì, di un liberalismo che non aveva mai imparato di fare soltanto il possibile. Però questa intransigenza della lotta per la scuola era determinata ancora di più perché intanto l'idea liberale di uno Stato di diritto che assicura la legalità, questo ideale era stato allargato in concezione dello Stato di Cultura, Kulturstaat, allora Rechtsstaat, dall'una, Kulturstaat, dall'altra parte, un Kulturstaat, che realizza la etica, lo stato di cultura che diventa stato etico. Questo, secondo Becker, è la vera ragione di questa intransigenza nel campo della legislazione scolastica. E poi cita un teologo hegeliano, Richard Rothes, e proprio quel protestante Verein liberale con la sua teologia politica influenzato da Rothes. La concezione di Stato in questi gruppi voleva sollevare la divisione tra Stato e società e voleva sciogliere, sollevare la Chiesa dello Stato, togliere la Chiesa nello Stato e nello Stato che fu capito come la totalità di ogni essere etico. La teologia di quel Rote che ha avuto una grande importanza in questa concezione delle leggi ecclesiastiche. Io ho detto sciogliere, mi pare che si può dire, man kann auch das hegelianische Wort aufheben, sollevare, oder wie das ist. Sì, praticamente che resta soltanto lo Stato come unico organismo che decreta e realizza l'ordine etico-culturale. E da lì poi un engagement molto forte per le idee di libertà e di patria e poi anche un grande interesse per sviluppi industriali e economici, cioè proprio quel teologo di Heidelberg formulava una specie di giustificazione di questo monopolio in Weltanschauungsfragen, di questo monopolio in tutte le materie religiose e culturali, con il quale i liberali, o il quale i liberali cercavano di realizzare proprio nella riforma scolastica e nel tentativo di integrare, di penetrare con la loro ideologia nel clero tramite quell'esame scientifico e tramite la posizione, tramite la politica dei incarichi della nomina dei professori esclusivamente in senso liberale. Ich komme damit zu dem zweiten Abschnitt Nationalpolitik und Verfassungspolitik. Wie ich schon erwähnte, stand der Konkordatssturm, der die neue Ära in Baden einläutete, in engem Zusammenhang mit dem Aufschwung, den die kleindeutsche Nationalbewegung mit dem Beginn der neuen Ära in Preußen 1858 und im Sog der italienischen Einigungsbewegung seit 1859 gewonnen hatte. Für die Kleindeutschen wie für die Großdeutschen standen die Konkordate Österreichs, Württembergs und Badens aus den Restaurationsjahren 1855 bis 59 im größeren Kontext des österreichisch-preußischen Dualismus. Und sie standen damit in unlösbarem Zusammenhang mit der Frage, mit der Lösung der deutschen Frage. Die Verknüpfung der kirchlich-konfessionellen Frage mit der nationalpolitischen Problematik war schon exemplarisch deutlich geworden, als der preußische Bundestagsgesandte Bismarck 1854 dem liberalen Prinzregenten Friedrich von Baden erfolgreich davon zu überzeugen versuchte, dass er, Friedrich, ich zitiere, den ehrenvollen Beruf habe, in den Auseinandersetzungen mit der katholischen Kirche die Rolle eines Vorkämpfers der übrigen Deutschen und namentlich der protestantischen Fürsten durchführen zu müssen. Die Ablösung des Konkordats mit dem Sturz der konservativen Regierung im Gefolge sollte jedenfalls Baden aus der konservativen und pro-österreichischen Achse Wien, München, Stuttgart, Darmstadt herausbrechen und die Weichen stellen für eine erfolgreiche kleindeutsche Nationalpolitik. Dies war vor allen Dingen das Konzept Franz von Rockenbachs, der im Konkordatssturm zum engsten Ratgeber des Großherzogs wurde, der dann zwischen 1861 und 1865 die badische Außenpolitik leitete und später als Mitglied der liberal-konservativen Anti-Bismarck-Fronde um die Kaiserin Augusta und als Berater auch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm vom Reichsgründer von Bismarck als sein potenzieller Nachfolger bekämpft worden ist. Rockenbach nun suchte eine rasche Regelung der kirchlichen Verhältnisse zu erreichen und war dabei auch zu Kompromissen bereit, eine Regelung der kirchlichen Verhältnisse im Sinne der Staatskirchenhoheit. Er wollte die kirchliche Frage so weit und so rasch als möglich als Störfaktor aus der Lösung der nationalpolitischen Frage ausschalten. Mit diesem Primat der Nationalpolitik vor der kirchen- und kulturpolitischen Reformpolitik ist Rockenbach an der liberalen Kammermehrheit gescheitert, die vor 1866 noch nicht bereit war, die Parole durch Freiheit zur Einheit preiszugeben. Rockenbach hat sich dann 1865 unter anderem im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des badischen Schulstreits zum Rücktritt gezwungen gesehen. In den Jahren zwischen 1866 und 1870 hat dann der Kulturkampf in Baden für die liberale Kammermehrheit in einem starken Umfang einen kompensatorischen Aspekt gewonnen im Zusammenhang mit der Entwicklung der nationalpolitischen Frage. Die Angleichung der badischen Militärverfassung an das System des preußischen Militarismus hatte nicht nur eine Zurückdrängung der zivilen Gerichtsbarkeit zufolge, worauf die Liberalen besonders empfindlich reagierten. Diese Angleichung des badischen Militärsystems an das preußische System führte vor allen Dingen zu einer Verlängerung der Dienstzeit und zu einer Erhöhung der Kontingenzstärke des Militärs. Damit verbunden waren naturgemäß unpopuläre Steuererhöhungen, die den Rückhalt der Liberalen der Bevölkerung in Frage stellten. Der Widerstand gegen diese Politik der Angleichung des badischen Militärsystems an die preußische Heeresverfassung war in der Zweiten Kammer so stark, dass der Großherzog die umstrittene Vorlage über die Militärstrafrechtspflege nach dem Landtagsschluss auf dem Weg des Notverordnungsrechts verkündete. Ein Vorgehen, das für die Liberalen seine einzige Parallele in der Verkündigung des Standrechtsgesetzes von 1859 beziehungsweise in der Verfassungsproblematik der preußischen Konfliktzeit fand. Die Opposition im liberalen Lager gegen diese Maßnahmen im Gefolge der kleindeutschen Nationalpolitik hat Staatsminister Jolly dann in den Jahren zwischen 67 und 70 im Wesentlichen dadurch ausmanövriert, dass er dem entgegenkam, was Hermann Baumgarten den kulturpolitischen Doktrinarismus der Liberalen nannte. Die Einführung der fakultativen Simultanschule, die Einführung von Zivilehe und bürgerlichen Standesregister in den Jahren 1868 bis 70 hatten aus der Perspektive der Regierung einen wesentlich funktionalen Charakter. Nach 1870 war dann die Haltung der Regierung zur Kulturkampfgesetzgebung in einem nicht geringen Umfang von dem Ziel bestimmt, den Abbau an föderalistischer Eigenstaatlichkeit zugunsten des Reichs für die liberale Landtagsmajorität akzeptabel zu machen. So ist etwa Staatsminister Jolly trotz einer sehr skeptischen Einschätzung des religiösen Potenzials und der Chancen der Altkatholikenbewegung auf die Initiative der Kammer zugunsten eines Altkatholikengesetzes eingegangen, weil er politisch immer stärker unter Druck geriet, wegen der Militärkonvention, die er 1870 mit Preußen abgeschlossen hat. La seconda parte di questo testo, il capitolo della relazione tratta di politica nazionale e politica costituzionale. La lotta al concordato e l'inizio di quella nuova era in politica culturale è da collegare intimamente con l'incremento del movimento nazionale e con l'inizio della nuova era in Prussia nel 58 e anche con le influenze venute dall'unificazione italiana del 59, cioè da questo nuovo inizio del movimento Kleindeutsch nazionale, perché per questa parte Kleindeutsch del movimento nazionale tedesco, come anche per l'altra parte, per i Großdeutschen, tutti i concordati che l'Austria, il Württemberg e il Baden avevano trattato con Roma negli anni 50 erano da mettere in un contesto più vasto e anche in quello del dualismo austriaco-prussiano e nella questione tedesca come tale. Le questioni ecclesiastiche e confessionali venivano collegate con i problemi di politica nazionale e lo dimostra, secondo lui, in un modo esemplare proprio il giovane ministro prussiano presso la dieta di Francoforte, Bismarck, quando nel 54 lui suggeriva al giovane reggente principe Federico di Baden che lui, Federico, avrebbe avuto il ruolo molto onorevole di essere il precursore di tutti gli altri principi tedeschi, soprattutto di quelli protestanti, nella lotta, nel conflitto con la Chiesa Cattolica. Il rifiuto del concordato e la caduta del governo conservatore Meisenburg, proprio a causa di questo rifiuto del concordato, dovevano in ogni modo la revoca del concordato, la revoca del concordato e la caduta del governo conservatore dovevano separare il Baden da quell'asse conservatore e pro-austriaco che andava da Vienna a Monaco, a Stoccarda e a Darmstadt. E doveva preparare la strada non solo per politica ecclesiastica liberale, ma per politica nazionale nel senso Kleindeutsch. Questo era soprattutto la concezione di Franz von Roggenbach, che fra il 61 e il 65 è stato ministro degli esteri nel Baden. Lo stesso Roggenbach, che un decennio più tardi faceva parte di quel gruppo liberale conservatrice intorno all'imperatrice Augusta, Roggenbach, che da Bismarck è stato aspramente combattuto perché Bismarck temeva in Roggenbach un eventuale successore se il principe ereditario liberale Federico Guglielmo sarebbe diventato imperatore. E questo Roggenbach cercava di regolare tutti i problemi ecclesiastici nel senso della supremazia dello Stato in modo più possibilmente veloce per eliminare questo problema come eventuale fonte di dissidio e disturbo nella politica nazionale. Però Roggenbach, che metteva in prima linea la politica nazionale, e fallito a causa della maggioranza liberale della Camera, che puntava più sulla politica ecclesiastica e perciò Hoggenbach ha dovuto rinunziare alla sua carica già nel 65 proprio durante queste discussioni per le scuole. Proprio fra il 66 e il 70 il Kulturkampf badese è diventato anche un fatto di compensazione in riguardo alla politica di unificazione Kleindeutsch. Il Baden doveva adattare la sua costituzione militare al militarismo prussiano e con ciò doveva limitare i diritti della legislazione e della giurisdizione civile. E, il servizio militare fu prolungato e le forze militari del Baden furono allargate, aumentate. E le tasse furono pure aumentate proprio a causa di questa politica militare imposta più o meno dalla Prussia. C'era una opposizione liberale molto forte contro questa politica liberale imposta ormai dalla Prussia e Joly ha cercato di scavalcare e questa opposizione liberale venendo incontro alle esigenze di politica ecclesiastica dei liberali. Perciò proprio in questo senso l'introduzione della scuola interconfessionale, l'introduzione del matrimonio civile e dei registri civili statali avevano anche un carattere funzionale. E dopo il 70 resta questo aspetto funzionale perché il governo cercava di far accettare la diminuzione dei diritti dello Stato singolo badese nel contesto nuovo del Reich, di nuovo venendo incontro alle esigenze politico-ecclesiastiche dei liberali. Perciò Joly ha persino introdotto questa legge in favore dei vecchi cattolici, quindi questo nuovo piccolo raggruppamento di cui lui stesso non si aspettava granché, ma facendo questa legge lui dava un certo compenso al partito liberale, compenso in confronto alla convenzione militare conclusa con la Prussia che provocava un'altra opposizione liberale. Die funktionale Komponente des badischen Kulturkampfes wird noch präziser fassbar, wenn man sich dem Bereich der Verfassungspolitik zuwendet. Die zweite badische Kammer hatte im Jahre 1860 die Konvention mit dem Heiligen Stuhl mit der Begründung reklamiert, dass das Konkordat Bestimmungen über Eigentum und Freiheit der badischen Bürger treffe und dass dieses Konkordat daher ohne die Zustimmung der Volksvertretung nicht rechtskräftig werden könne. Die Kammer bestritt damit ein unabhängiges Vertragsrecht des Monarchen. Über diese kontroverse Frage enthielt die badische Verfassung keinerlei Bestimmungen. Die liberale Landtagsmajorität erreichte es, die bestehende Lücke in der Verfassung im Sinne des parlamentarischen Prinzips zu interpretieren. Zwei Jahre bevor Bismarck mit seiner Lückentheorie den Griff der Liberalen nach der parlamentarischen Macht in Preußen abwehrte, gelang es den badischen Liberalen, mit der Reklamation des Konkordats und dem folgenden Sturz der Regierung die Berufung eines Ministeriums aus der parlamentarischen Opposition zu erreichen und damit eine Entwicklung einzuleiten, die, wenn sie von Dauer blieb, das Verfassungssystem der konstitutionellen Monarchie in das einer parlamentarischen Monarchie übergeleitet hätte. Diese Entwicklung nun wurde abgestoppt durch den Ausbruch des Kulturkampfes seit 1863-64 und durch den militärischen Sieg Preußens 1866. Beides muss man zusammen sehen. Nach der Niederlage Badens an der Seite von Österreich berief Großherzog Friedrich ein neues Ministerium, an dessen Spitze der wohl bedeutendste badische Liberale der Jahrzehnte zwischen 1848 und 70, Karl Matti, trat. Matti nun hatte schon 3 Jahre vor seiner Berufung zum Staatsminister nach kurzer Tätigkeit im badischen Ministerium festgestellt, dass die Erfahrung der parlamentarischen Wirklichkeit in Baden seine Sympathien für das parlamentarische System erkältet hätten und dass sie ihn geführt hätten zu den Sympathien für den aufgeklärten Despotismus Friedrichs des Großen und Josefs des Zweiten. Resignierend meinte er, dass man sich den konstitutionellen Apparat eben gefallen lassen müsse, solange noch die aufgeklärten Despoten fehlten. Matti wies sein Innenminister und Nachfolger in der Leitung des Ministeriums Jolly, haben die Regierungsgeschäfte nicht mehr, wie ihre Vorgänger, im Bewusstsein einer politischen Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament geführt, sondern gestützt auf das Vertrauen des Großherzogs. An die Stelle der neuen Ära mit dem Experiment des parlamentarischen Regimes trat das Regierungssystem eines bürokratisch-etatistischen Liberalismus. Dieser Systemwechsel führte 1868-69 zu einer scharfen Frontstellung eines Teils der Liberalen gegen Jolly, nachdem bei der Besetzung eines letzten freien Ministersessels die parlamentarische Mehrheit nicht berücksichtigt worden war. Jolly hat diese Opposition gegen sein bürokratisch-konstitutionelles System durch eine Verschärfung des kirchen- und kulturpolitischen Kurses gebrochen. Wie später in Preußen, so gewann auch hier in Baden der Kulturkampf den Charakter eines Ablenkungsmanövers im Kampf um die Machtteilhabe des liberalen Bürgertums am Staat. Der Kulturkampf wurde partiell zum Surrogat für die vorenthaltene Parlamentarisierung. La funzionalità, la componente funzionale del Kulturkampf badese diventa ancora più manifesta nel settore della politica costituzionale. Quando nel 60 la Camera Badese aveva rifiutato, contestato la convenzione conclusa con la Santa Sede, l'aveva fatto anche perché questo concordato conteneva degli articoli sulle proprietà e sulla libertà di cittadini badesi e che perciò questa convenzione avesse bisogno dell'approvazione parlamentare. Con ciò cominciava un certo sviluppo al parlamentarismo, mentre 2 anni più tardi Bismarck ha saputo bloccare la marcia dei liberali al sistema parlamentare, qui fu praticamente tramite la lotta al concordato e la caduta del ministero conservatore, fu praticamente attuato un sistema quasi parlamentare, il quale, se restava, avrebbe cambiato la Costituzione badese da monarchia costituzionale in monarchia parlamentare. E proprio questo sviluppo è stato bloccato sia dal Kulturkampf e sia dalla vittoria prussiana del 66. Dopo la disfatta del Baden, il quale aveva combattuto a fianco dell'Austria nel 66, il Granduca Federico chiamava un nuovo ministero con a capo il liberale più importante di quel periodo, Karl Marti, il quale già qualche anno prima aveva constatato con una certa resignazione che le esperienze fatte con la realtà parlamentare avessero raffreddate in lui le simpatie per questo sistema e l'avevano fatto ripiegare al sistema del despotismo illuminato di Federico il Grande di Giuseppe II. Credeva che si doveva accettare tutto l'apparato costituzionale soltanto fin quando mancavano tali despoti illuminati. E Matti e anche Joly non hanno più governato nel senso di una chiara responsabilità davanti al Parlamento, però loro governavano piuttosto con appoggio esclusivo del Granduca. Praticamente andava per finire l'esperimento del regime parlamentare, tra le conseguenze era una opposizione aspra di parte dei liberali, soprattutto quando lui, senza avere riguardo ai desideri della maggioranza, aveva chiamato un altro ministro. Proprio per rompere questa opposizione e per vincere, per guadagnarsi di nuovo le simpatie dei liberali, nonostante questi conflitti, nonostante questa divergenza di fondo, anche Joly ha fatto ancora più intensa, più duro il Kulturkampf, e così come più tardi in Prussia, anche qui nel Baden, il Kulturkampf assumeva anche il carattere di una certa deviazione, il carattere di un scavalcamento della borghesia nella disputa per la partecipazione politica della borghesia. Almeno in parte il Kulturkampf è diventato una specie di surrogato per la parlamentarizzazione non attuata oppure bloccata. Ich wende mich damit dem letzten Kapitelchen in diesem dritten Teil zu, nämlich den Fragen Parteipolitik und Gesellschaftspolitik. Die progressive Kultur- und Kirchenpolitik hätte in dieser Zeit nicht die Rolle in den tatsächlichen Umfang spielen können, die sie tatsächlich spielte, ohne die Veränderungen, die sich im Parteienfeld seit der neuen Ära, genauer gesagt seit dem Ausbruch des Schulkampfes 1863-64 vollzogen. Der Schulstreit führte zur Ausbildung einer popularen Oppositionsbewegung, einer sogenannten Casino-Bewegung, die in kurzer Zeit die katholische Landbevölkerung und das katholische Kleinbürgertum in den Städten in einem erstaunlichen Umfang mobilisierte. Wie groß das Wählerpotenzial für diese antiliberale Bewegung war, zeigte sich im Frühjahr 1868 bei den Zollparlamentswahlen. Damals erreichten die ultramontanen Kandidaten rund 78.000 Stimmen, denen 86.000 Stimmen für die liberalen Parlamentarier gegenüberstanden. Nach einer Stichwahl entsandten die Liberalen schließlich 8, die Ultramontanen 4 Abgeordnete in das Zollparlament. Dazu kamen noch 2 Vertreter einer kleinen evangelisch-konservativen Opposition, die sich faktisch, wenn auch nicht formell, mit den Ultramontanen verbündet hatten. Wenn man nun das Ergebnis der Zollparlamentswahlen einer Berechnung für die Sitzverteilung im Badischen Landtag zugrunde legt, dann hätten die Ultramontanen in der Volkskammer statt mit 3 mit etwa 27 Abgeordneten bei insgesamt 63 Mandaten vertreten sein müssen. Sie hatten also zu dem damaligen Zeitpunkt 3 Abgeordnete, 27 hätten sie, wenn man die Korrelation macht zwischen der Zollparlamentswahl und den Landtagswahlen, 27 von insgesamt 63 hätten sie besitzen müssen. Das Resultat der Zollparlamentswahlen, wie die frappierenden Differenzen in der Mandatsverteilung für liberale Regierungs- und katholische Oppositionspartei, ist aus den unterschiedlichen Wahlsystemen zu erklären. Für das Zollparlament galt das direkte, allgemeine Wahlrecht des Norddeutschen Bundes. Dieses direkte und allgemeine Wahlrecht des Norddeutschen Bundes hat die traditionellen Autoritäten vor allem auf dem Land gestützt und daher einen antiliberalen Effekt besessen. Für den Badischen Landtag dagegen galt ein indirektes Wahlrecht. Dieses indirekte Wahlrecht hat der liberalen Bürokratie und dem bürgerlichen Honoratiorentum einen bedeutenden Einfluss eingeräumt und hat in Verbindung mit der Wahlkreiseinteilung eindeutig die Städte mit dem Besitz- und Bildungsbürgertum bevorzugt. Eine Wahlrechtsreform war daher auch eine Hauptforderung der katholischen Volkspartei, die sich nach den Anfängen in der Casino-Bewegung und nach den Erfolgen bei der Zollparlamentswahl schließlich 1869 konstituierte. Wahlrechtsreformen nun hatten auch die Liberalen auf ihre Fahnen geschrieben. Sie gaben nun in ihrer Mehrheit diese Forderung nach einer grundlegenden Wahlrechtsreform preis, und zwar nach der Schlappe, die sie zur Überraschung mit dem Bismarckschen Wahlrecht bei den Zollparlamentswahlen erlitten hatten und nach der Gründung der katholischen Volkspartei, deren vorhersehbare Erfolge die liberale Vormachtstellung in der Kammer auf längere Sicht hätten in Frage stellen müssen. 1869 hat die Regierung den Kammern einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Revision des Wahlrechts in einem begrenzten Umfang vorsah. Die Regierung hielt aber an dem indirekten Wahlrecht fest und suchte auch durch eine entsprechende Einteilung der Wahlkreise die politische Dominanz des Besitz- und Bildungsbürgertums, der sogenannten Qualitätsbürger über die Quantitätsbürger festzuschreiben. Das Nein der liberalen Mehrheit in der zweiten Kammer zur direkten Wahl ging aus der Kammerdebatte eindeutig hervor. Dieses Nein der Liberalen zur direkten Wahl war das Ja zum Bund mit der Bürokratie und war implizit der wiederholte Verzicht, den Willen zum parlamentarischen System gegenüber dem bürokratisch autoritären Regime Jollis aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Questa politica progressiva in materia ecclesiastica non avrebbe avuto questo ruolo di cui avevo parlato prima, cioè di compensazione, eccetera, senza i cambiamenti avvenuti durante questa nuova era nel campo dei partiti politici, cambiamenti cominciati soprattutto dall'inizio del Schulstreit. Perché questa lotta per la scuola aveva come conseguenza la costituzione di un vasto movimento popolare di opposizione, la cosiddetta Casino-Bewegung, la quale abbracciava più o meno la popolazione agricola cattolica e la piccola borghesia cattolica, e che mobilitava queste parti della popolazione in un modo inaudito. Quanto fosse il potenziale elettorale di questo movimento antiliberale fu manifesto nella primavera del 68, quando si facevano anche nel Baden le elezioni per il Zollparlament, cioè per la dieta del nuovo Zollverein. In quella occasione i candidati del partito ultramontano raggiungevano 78.000 voti contro 86.000 voti per i rappresentanti liberali. Dopo un ballottaggio, finalmente i liberali potevano mandare 8 e gli ultramontani 4 deputati nel nuovo Parlamento doganale, e a questi 4 bisogna aggiungere ancora 2 rappresentanti di un piccolo raggruppamento evangelico conservatore che praticamente chiedeva la stessa politica dei cattolici. Se si avesse votato con lo stesso sistema elettorale anche per la dieta badese, il partito ultramontano, che lì aveva soltanto 3 deputati, avrebbe avuto dei 63 mandati insieme non meno di 27 deputati. E, il risultato di queste elezioni per il partito doganale e la differenza che passa fra la rappresentanza cattolica al Parlamento doganale e a quello badese è una conseguenza della diversità dei sistemi elettorali. Per il Parlamento doganale valeva il suffragio universale e diretto del Norddeutsche Bund, cioè quel sistema introdotto da Bismarck nel 66, il quale favoriva le autorità tradizionali, soprattutto fuori delle città, il quale aveva perciò un effetto antiliberale. Mentre per la dieta badese era ancora in vigore un suffragio indiretto, il quale dava non poca influenza alla burocrazia liberale e che favoriva anche le notabili e che favoriva anche poi, a causa della divisione dei distretti elettorali, le città e con ciò il Besitz und Bildungsbürgertum, cioè quella borghesia di proprietà e di cultura. Perciò la riforma del diritto elettorale fu uno dei obiettivi principali e diventava uno dei obiettivi principali del Partito Cattolico, del Partito Popolare Cattolico, Cattolische Volkspartei, costituitosi nel 69. Anche i liberali prima avevano chiesto delle riforme elettorali, però adesso sacrificavano questa loro richiesta e facevano una riforma del sistema liberale in modo molto molto limitato, cioè che anche dal 69 in poi il governo insisteva sul voto indiretto e facendo una nuova distribuzione dei distretti elettorali praticamente fu cementata il ruolo determinante proprio della borghesia, di quello che si chiamava i cittadini di qualità e non i cittadini di quantità. E praticamente il rifiuto del suffragio diretto, rifiuto espresso dai liberali per conservare la propria posizione politica, era allo stesso tempo un nuovo legame del Partito Liberale con la burocrazia e in modo indiretto questo rifiuto diventava anche il rifiuto di realizzare il sistema parlamentare. Cioè praticamente anche tramite questa mancata riforma elettorale fu consolidato il sistema burocratico autoritario di Jolly. Ich wende mich damit dem letzten Aspekt zu, den ich noch behandeln möchte und den ich vorhin mit der Abbreviatur Sozialpolitik kurz charakterisierte. Gemeint ist hier sind hier die sozialen Implikationen dieser Auseinandersetzungen, die sozialen Faktoren im Kulturkampf. Die Problematik des Wahlrechts führt schon hin zum Problem der sozialen Struktur Badens und ihrer Bedeutung für den Kulturkampf. Das Wahlrecht stellt ja das Scharnier zwischen der gesellschaftlichen Verfassung und der politischen Verfassung eines Staates dar. Unter dem überkommenen Wahlrecht standen den 14 badischen Städten mit rund 144.000 Einwohnern 22 Abgeordneten Sitze in der Kammer zur Verfügung, während die Restbevölkerung von über 1 Million Menschen durch 41 Abgeordnete vertreten wurde. Diese 41 Abgeordnete, die aus dem Land gewählt wurden, waren im Rahmen des Wahlmännerverfahrens zu wählen und ihre Wahl war daher im Wesentlichen vom unteren Behördenapparat kontrolliert und konnte hier gesteuert werden. Im Einzelnen konnte dies so aussehen, dass eine kleine Stadt von rund 6.700 Einwohnern zwei Mandate zu übergeben hatte, während der umliegende Landbezirk mit rund 22.000 Einwohnern nur einen Abgeordneten stellte. Die damit verbundene soziale Problematik war nun mit den konfessionellen Unterschieden und mit den konfessionellen Gegensätzen verknüpft. 61% aller Katholiken, aber nur 46% der Protestanten lebten in Gemeinden unter 2000 Einwohnern. In den Gemeinden über 2000 Einwohnern kehrten sich diese konfessionellen Verhältnisse um. So lebten 12% der gesamten evangelischen Bevölkerung in den 10 größten Städten des Landes, während nur 7,5% der Katholiken, die ihrerseits im Ganzen 2/3 der Bevölkerung ausmachten, in diesen Städten lebten. Insgesamt waren in jenen Regionen des Großherzogtums, die für die Entwicklung von Verkehr, Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie die günstigsten Voraussetzungen boten, rund 95% der protestantischen, dagegen nur 50% der katholischen Bevölkerung konzentriert. Dieses interkonfessionelle Sozialgefälle, das schon Max Weber im Zusammenhang mit seiner These von der Entstehung des modernen Kapitalismus und dem Geist des Protestantismus faszinierte, dieses interkonfessionelle Sozialgefälle lieferte die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung der antiliberalen Oppositionsbewegung, welche das parlamentarische Regime der neuen Ära erschütterte und welches dann die Liberalen zum Kompromiss mit dem überkommenen bürokratischen Staat veranlasste. Die liberale Reformpolitik der ersten Hälfte der 60er Jahre mit der vollen Freizügigkeit, Gewerbefreiheit, Emanzipation der Juden und einer neuen Verwaltungsorganisation kam den Interessen des städtischen und damit überwiegend der protestantischen Bevölkerung entgegen. Es überrascht daher nicht, dass sich ein Gegensatzbewusstsein zwischen Stadt und Land artikulierte, das sich zum Teil in einer frappierenden antikapitalistischen Agitation ausdrückte. So hat das Freiburger Katholische Kirchenblatt im Zusammenhang mit einem Hirtenbrief des Erzbischofs gegen die liberale Presse eine Rede Lassalles veröffentlicht. Und in der Freiburger Kurie war es eine geläufige Auffassung, dass die eigentlichen Auseinandersetzungen der Zeit nicht zwischen Ghibellinen und Guelfen, sondern unter der Parole die Kapital, die Christus ausgefochten würden. Gewiss, diese sozialistischen Tendenzen bestimmten nicht dominierend die Signatur der Casino-Bewegung oder der katholischen Volkspartei. In der Casino-Bewegung und in der katholischen Volkspartei fanden sich konservative und demokratische, reaktionäre und liberale Kräfte zusammen in einer Opposition gegen die liberale Landtagsmajorität, die motiviert war durch kirchen- und kulturpolitische, national- und innenpolitische Faktoren. Dabei kam die maßgebliche konstitutive und die entscheidende integrative Bedeutung dem kirchen- und kulturpolitischen Faktor zu. Für die Liberalen aber bildete die soziale Komponente im Prozess der Konstituierung der popularen Oppositionsbewegung den Beweis für die drohende Gefahr eines Bundes von Ultramontanen und Ultramontagne. Für jenen, wie es schon in den 40er Jahren einmal ein badischer Autor formulierte, Kommunismus in der Kutte, den die Liberalen seit den ersten Ansätzen einer Formierung des politischen Katholizismus in Baden in den 40er Jahren vor allem fürchteten. Hinter der katholischen Volkspartei mit ihrer sozialen und demokratischen Agitation, um hier einen zeitgenössischen Zeitungsbericht zu zitieren, und hinter ihren demokratischen Bundesgenossen im Kampf gegen Jolly, tauchte für die Liberalen nebelhaft angedeutet das Gespenst des Sozialismus auf. Es war in dieser Konstellation, dass sich die Liberalen zu ihrem Kompromiss mit Jolly und zur schließlich definitiven Vertagung des Anspruchs auf die parlamentarische Machtteilhabe bereit fanden. Das Gespenst des Sozialismus sollte im Übrigen auch nach 1870 einen wesentlichen Faktor für einen Wandel in der Haltung des liberalen Großherzogs darstellen. Ich zitiere hier eine Äußerung, die er gegenüber dem französischen Botschafter in Berlin im Sommer 1872 machte. Der französische Botschafter notierte, er sei erstaunt gewesen, von dem Großherzog zu hören, dass dieser es lebhaft bedauere, dass es nun im Zuge der kirchlichen Streitigkeiten, im Zuge des Kulturkampfes zu inneren Zerrüttungen in Deutschland gekommen sei. Er sei überrascht gewesen, schreibt der französische Botschafter, dass der Großherzog den Wunsch Ausdruck verlieh, in seinem Land den religiösen Sinn wieder zu erwecken und durch Stärkung des christlichen Glaubens die zersetzenden Tendenzen des modernen Radikalismus zu bekämpfen. Man muss sich, so zitiert der französische Diplomat den badischen Landesherrn, gegen die beklagenswerten Lehren der Internationalen, dieser Geißel aller Staaten und der modernen Gesellschaft, des Zügels der Religion bedienen. Diese Rückbesinnung auf die Kirchen als soziale und politische Stabilisationsfaktoren hat die Haltung des Großherzogs gegenüber dem Kulturkampf in den 70er Jahren maßgeblich bestimmt. Sie hat seine Reserven gegenüber der obligatorischen obligatorischen Simultanschule bestärkt und nach deren Einführung entscheidend dazu beigetragen zu dem langsamen Kurswechsel, der mit der Entlassung des Kulturkampfministers Jolly 76 seinen Ausdruck fand. La problematica del diritto elettorale introduce subito in modo diretto al problema della struttura sociale e del ruolo della struttura sociale per il Kulturkampf. Sotto il con il diritto al suffragio liberale in vigore, i 14 città badesi con circa 144 inabitanti mandavano nella seconda Camera 22 deputati, mentre tutto il resto della popolazione di più di un milione ne mandava 41. E l'elezione di questi 41, siccome avveniva in modo indiretto, poteva essere controllato e anche indirizzata dalla burocrazia, dagli più inferiori gradi della burocrazia. Così, per esempio, una città, Lahr, con circa 6.700 inabitanti, aveva 2 deputati, mentre tutto il distretto di Lahr, con 22.000 inabitanti, ne aveva 1 solo. Questa problematica sociale era intimamente collegata con i contrasti confessionali. 61% dei cattolici, ma soltanto 46% dei protestanti, vivevano nei comuni piccoli al di sotto di 2.000 inabitanti. Al contrario, il 12% di tutta la popolazione evangelica viveva nelle 10 città più grandi della città, dello Stato, mentre in queste 10 città più grandi viveva soltanto il 7,5% dei cattolici, i quali però costituivano il 2/3 della popolazione totale del Granducato. Più generalmente, in quelle regioni del Granducato che erano importanti o che avevano le migliori premesse per gli sviluppi dei traffici, dell'agricoltura, del commercio e dell'industria, vivevano il 95% della popolazione protestante e soltanto il 50% della popolazione cattolica. Qui troviamo proprio queste differenze sociali fra le due confessioni, i quali hanno già affascinato Max Weber con la sua spiegazione del capitalismo moderno, e proprio queste differenze offrivano le premesse le premesse sociali ed economiche per il nascere di quella opposizione antiliberale, la quale poi ha rovesciato il regime parlamentare dell'era nuova e la quale ha costretto i liberali a fare i compromessi con la burocrazia tradizionale. La politica di riforme liberale dei primi anni 60, con la libertà di ogni movimento, di professioni, mestieri, libertà dei mestieri, emancipazione degli ebrei e una nuova struttura amministrativa, veniva soprattutto incontro agli interessi della popolazione cittadina e con ciò popolazione protestante. Perciò si sviluppava la coscienza di un contrasto fra città e campagna, che aveva come ulteriore conseguenza una agitazione anticapitalistica molto forte. Per esempio, il giornale ecclesiastico di Friburgo poteva pubblicare, assieme ad una pastorale dell'arcivescovo contro la stampa liberale, un discorso di La Salle. E nella curia di Friburgo si credeva più o meno che la vera scissione, la vera lotta che segnava il periodo non era quella fra Ghibellini e Guelfi, cioè fra Reichsidee e Kleindeutsche Staatsidee, però era la lotta, il contrasto fra il capitale e Cristo. Il capitale e Cristo. Naturalmente queste tendenze socialiste o quasi socialiste non hanno dominato né il movimento Casino, cioè il movimento di queste unioni cattoliche, no, il Partito Cattolico. Perché in questo Partito Cattolico troviamo esponenti conservatori e democratici, reazionari e anche liberali, che si trovano assieme in una specie di opposizione comune contro la maggioranza del Parlamento. Però questa componente sociale ha avuto un ruolo importante in quel processo in cui si costituiva il movimento di opposizione, e questa componente sociale sembrava agli occhi dei liberali costituire il pericolo di una unione fra ultramontani e comunisti, fra il pericolo di un comunismo nella tonaca di cui parlavano già dall'inizio, nella sottana, di cui parlavano già sin dagli inizi del movimento cattolico nel Baden, che aveva avuto un carattere fortemente sociale già negli anni 40. Dietro il Partito Cattolico, con la sua agitazione sia sociale e sia democratica, e dietro anche gli alleati democratici che trovava quel partito cattolico, io lì vedeva lo spauracchio di un socialismo. E c'era anche questa paura del socialismo che ha influenzato quell'atteggiamento dei liberali, cioè il compromesso dei liberali con Joly e il rifiuto o la rinuncia all'introduzione del sistema parlamentare. Ja, vielleicht nur ein Satz, che proprio questo atteggiamento, questa paura del socialismo, pare che sia stato anche una delle ragioni per il Granduca stesso che negli anni 70 si decideva a frenare il Kulturkampf, e che qui in un testo citato, in un colloquio con l'ambasciatore francese, diceva che il vero pericolo per la società è il socialismo, e che perciò lo Stato deve riattivare le risorse religiose, perché loro sono l'unico strumento valido contro il socialismo. Komme damit zu einer knappen Schlussbemerkung. Im Jahr 1917 hat ein nationalliberaler Publizist in Baden geurteilt, dass das Geschlecht der 70er Jahre in der Behandlung der Kirchenpolitik manchmal in die Irre gegangen sei, manchmal in den Mitteln zum Zweck sich vergriffen habe. Nun, aus der größeren Distanz des Historikers und mit einem Blick auf die wissenschaftliche Liberalismusdebatte der letzten Jahre, speziell seit dem Braunschweiger Historikertag, erscheinen heute diese Irrwege und Fehlgriffe nicht als zufällig. Der badische Kulturkampf war Teil jener historischen Entwicklung, in der der deutsche Liberalismus und sein Staats- und Gesellschaftsverständnis die Probe der politisch-sozialen Praxis zu bestehen hatten. Das liberale Bürgertum von Besitz und Bildung hat seinen Anspruch, die Emanzipation von Staat und Gesellschaft aus alten Bindungen zu tragen und die Führung im Staat zu übernehmen, damit begründet, dass der dritte Stand der allgemeine Stand sei, dass in ihm die Interessen des ganzen Volkes aufgehoben und von ihm vertreten würden. Die Entstehung popularer Massenbewegungen wie die der katholischen Volkspartei oder die der Arbeiterbewegung hat diesen Anspruch widerlegt. Wer die Liberalen mit dem Problem einer Pluralität der Parteien als Ausdruck eines gesellschaftlichen Pluralismus und so mit der Frage konfrontiert, ob die Liberalen an ihrem alten Konzept einer Integration durch Repräsentation, also am Ziel des parlamentarischen Systems, mit dem Risiko der Minderheitsrolle für die Liberalen festhalten wollten. Die Entscheidung im badischen Kulturkampf, wie später in Preußen und im Reich, fiel gegen die vorbehaltslose Anerkennung des politisch-weltanschaulichen Pluralismus und seiner verfassungspolitischen Konsequenzen aus. Man akzeptierte die Allianz mit dem bürokratisch-semikonstitutionellen Staat und griff zurück auf das alte Prinzip der Integration durch Administration, weil der bürokratische Staat die partielle Modernität von Staat und Gesellschaft sicherte und damit eine Kompensation für den Verzicht auf die parlamentarische Machtteilhabe lieferte. Das Scheitern des parlamentarischen Experiments in der neuen Ära des Großherzogtums Baden nahm das Arrangement der Liberalen mit den bestehenden Gewalten im neuen Deutschen Reich vorweg. Das badische Beispiel zeigte, dass der Liberalismus weder eines Bismarck noch der Entwicklung des Monopolkapitalismus bedurfte, um in die Krise zu geraten. Diese Krise war in seiner fundamentalen Strukturproblematik angelegt, in dem klassenorientierten Verhältnis des Besitz- und Bildungsbürgertums zum politischen, sozialen und weltanschaulichen Pluralismus der modernen Staatsgesellschaft, die in der traditionellen Haltung der Ambivalenz der Liberalen zum administrativ-etatistischen und zum repräsentativ-parlamentarischen Prinzip. Vielen Dank, dass Sie mir so lange zuhören. Come si dai liberali in quel culturkampf, non se in i sbagli che anche le disfatte dei liberali in quel culturkampf non sembrano che siano stati casuali, se li riguardiamo dal punto di vista delle nuove ricerche sul liberalismo. Il culturkampf nel Baden faceva parte di quello sviluppo storico in cui il liberalismo tedesco e la sua concezione di Stato e società doveva sostenere la prova della pratica politica e sociale. La borghesia liberale, cioè la borghesia dei possidenti e dei colti, ha causato la sua pretesa di emancipare Stato e società dai antichi legami e di avere il ruolo politico dominante dello Stato, ha causato questa pretesa, questi postulati, questo obiettivo, con la constatazione che il terzo stato fosse lo stato universale, che in lui si trovano rappresentati, o forse anche sollevati, aufgehoben, e rappresentati gli interessi di tutto il popolo. Il nascere di movimenti popolari di massa, come del Partito Popolare Cattolico, dimostrava che questo postulato non corrispondeva con la realtà. Il nascere di un tal partito cattolico ha confrontato i liberali con una problematica nuova, con la problematica di una pluralità di partiti come espressione di un pluralismo sociale, e con ciò ha portato fuori il problema: se i liberali potevano tenere fermo al loro concetto originario di una integrazione tramite la rappresentazione, se loro potevano conservare, se loro potevano limitarsi al loro obiettivo di un sistema parlamentare, se loro potevano battersi per il sistema parlamentare anche col rischio che in questo sistema parlamentare loro stessi sarebbero poi diventati soltanto una minoranza. Le decisioni prese nel Kulturkampf Badese, come poco più tardi nella Prussia e nel Reich, furono fatte di modo che non accettavano il pluralismo politico, culturale, e che per conseguenza non accettavano le conseguenze costituzionali di questo pluralismo. Si accettava l'alleanza con lo Stato burocratico semicostituzionale, e con ciò si ritornava al vecchio principio, al vecchio modello di una integrazione tramite l'amministrazione, perché lo Stato burocratico assicurava una modernità almeno parziale di Stato e società e dava con ciò un certo compenso per la rinuncia alla vera partecipazione alla potenza parlamentare. E la fine negativa dell'esperimento parlamentare nella nuova era del Granducato di Baden è stata una specie di precursore di quel arrangiamento, di quel compromesso, ha introdotto a quel arrangiamento di compromesso dei liberali sul livello del Reich con il potere costituito nel Reich. L'esempio badese dimostra che il liberalismo è finita in una crisi anche senza e prima di Bismarck e senza e prima della costruzione del capitalismo dei monopoli. La crisi questa crisi del liberalismo aveva la sua base nella problematica fondamentale della struttura del liberalismo, cioè nella relazione e nel confronto di questo, di questa borghesia, di una classe di possidenti e colti di fronte al pluralismo, cioè nella posizione di questa classe borghese di fronte al pluralismo politico, sociale e culturale della nuova società di Stato, come anche nella posizione ambivalente che teneva questo partito liberale verso il principio amministrativo e statistico di Stato e verso il principio rappresentativo parlamentare. Posizione ambivalente per queste due possibilità che costituiva l'origine di questa crisi del partito. Ich glaube, jetzt können wir uns eine Pause von 10 Minuten erlauben. Wir sind ja etwas in der Enge, weil ja auch noch Herr Dümmler auf Italienisch seinen kurzen Beitrag liefern wird. Aber es ist vielleicht besser, dass wir jetzt zunächst hierüber diskutieren. Und dann können wir eventuell, wenn wir nicht fertig werden, diese Kommunikation auf den Nachmittag schieben. Ja, dann müssen wir versuchen, Sie werden ungefähr 20 Minuten sprechen. Beginnen wir in 10 Minuten wieder. Da wir jetzt nicht übersetzen brauchen, wird die Diskussion schneller gehen, sodass wir vielleicht dann um 12:30 Ihnen noch das Wort für Ihre Kommunikation drin haben. Das ist immer sehr viel, aber ich heiße es nicht. Ich bin sehr dankbar für diesen Vortrag, weil er einen neuen Aspekt, unter anderem einen neuen Aspekt in die Diskussion gebracht hat, den wir bisher nicht behandelt haben. Der vielleicht für viele selbstverständlich ist, aber auf den man doch noch einmal hinweisen sollte. Ich meine den Liberalismus nicht nur als Idee und politische Aktion, sondern auch als Problem der Erziehung. Erziehung als Grundvoraussetzung der sozialen Emanzipation, als der politischen und sozialen Freiheit des Bürgertums. Und ich möchte ergänzend hinzufügen, dass nicht wie sonst der Liberalismus in Zeit der großen pädagogischen Reformansätze ist, vor allem auch in Italien, etwa Fröbel und Montessori, um seinen Namen zu nennen, in Italien vielleicht umso dringlicher, als es hier immer noch Gebiete gab mit erheblichem Analphabetentum. Da gingen, glaube ich, über 90%, was bis Ende des 19. Jahrhunderts in den Extremfalls wurden. Und man hat sogar das Ressortiment und in erster Linie auch eine pädagogische Entwicklung gemacht. Ich wollte dies mal unterstreichen. Danke sehr. Sono d'accordo. Ja. Siamo tutti d'accordo. Bitte, Herr Ciavelli. Dunque, volevo soltanto osservare così Ludwig Holzer, lo storico di Heidelberg, che nella sua interessantissima bella relazione il professor Becker ha indicato in antitesi a Robert von Moll come il rappresentante di un successivo e diverso liberalismo, ecco, era lo storico che insieme a Droysen, i promotori dei Preußische Jahrbücher, richiamavano nel 1857 come uno dei loro punti di riferimento culturali e intellettuali. Questa circostanza conforta, insomma, no? La connessione posta dal professor Becker fra il Kulturkampf nel Baden e il periodo del passaggio alla Neue Era in Russia. Due domande. Una abbastanza specifica, ed è questa. Richard Rothe, teologo liberale anch'esso di Heidelberg, della cui ideologia, se non vado errato, presenta delle caratteristiche simili anche a quella di Bunsen, insomma, no? La grande corrente della teologia liberale tedesca. Ecco, se secondo il professor Becker esiste un rapporto fra il significato politico, quindi Kulturkampf, di questa teologia, e il sentimento religioso, la religiosità di cui Rope era espressione. Penso al fatto che Rope e un po' la sua, la corrente teologica cui apparteneva, diversi decenni dopo, ebbe un significato e un peso addirittura per Talibà, il quale lo ha dichiarato, no? Esplicitamente. Allora la domanda è questa: se tra aspetto politico e sentimento religioso, nel caso di Richard Rothe, c'è un rapporto. Una seconda domanda che nasce da una osservazione di carattere generale sulla relazione del professor Deuda. Mi pare che questa relazione sia molto importante non solo per i contributi conoscitivi di fatto che ha introdotto, ma anche per la tesi, per l'interpretazione che li sostiene. Il professor Deuda in sostanza ci dice oggi, in antitesi, così penso al saggio di Lothar Gall sul Baden stesso, che il Baden liberale è il modello per la politica illiberale di Bismarck in materia di cultura. Cioè, è una delle critiche più aspre che storiograficamente possano essere rivolte al liberalismo e al protestantesimo. In termini complessivi, direi, no? Indipendente al di là dei dati empirici, no? Per quali sembrano comunque confortare, no? questo assunto. Assunto che ha acquistato una particolare evidenza proprio quando, alla fine del professor Becker, quando il professor Becker ha sostenuto che liberalismo e parlamentarismo sono in antitesi, partendo dall'esempio del Taren, liberalismo come non pluralismo, e quindi di fatto liberalismo come anticipazione del bismarckismo. Questo è un po' una trama, io per ragioni di brevità intendo, sono costretto a rendere in maniera estrema, radicale, questa tesi, che però mi è sembrato di riscontrare nelle politiche. Da questa osservazione, che non so se sarà ripresa o no, la domanda che mi deriva è la seguente: ritiene il professor Deuda che senza il Kulturkampf il Baden avrebbe potuto avere uno sviluppo politico costituzionale parlamentare? Avrei poi, però non c'è tempo, quindi mi trattengo dal farlo, dei quesiti, dei problemi da porre in margine alla relazione del professor Pastorelli Alfredo di ieri, ma mi astengo nel caso se ci sarà tempo nel pomeriggio in altra occasione. Frage nach dem Roten, nicht nach der Verbindung von Religiosität und Mystifikation. Und dann das zweite, die größere Frage, dass Sie also eine andere Interpretation als Herr Gall geliefert hätten und dass Sie also nun den Liberalismus Badens als illiberal hinstellen und das geradezu im Liberal gegen Pluralismus steht und Liberalismus als Vorläufer zum Bismarckismus. Ja, also ich werde aber jetzt davon sprechen. Darf ich vielleicht vorher noch etwas rein, etwas darauf antworten von mir aus, vielleicht etwas weg, die sich überlegen können. Credo, posso rispondere subito solo a un punto al professor Cervelli. Credo che sia veramente una interpretazione un po' forzata se lei dice che il liberalismo porta al Kulturkampf antiliberale, perché anche il Kulturkampf bismarckiano è fatto in un periodo di una coalizione con il nazionale liberale, cioè il Bismarck del Kulturkampf si trova sulla stessa linea dei liberali. Allora sarebbe un po' una forzatura se si dicesse il Kulturkampf porta al antiliberalismo, all'autoritarismo, al conservatismo. Anzi, nel momento in cui Bismarck fa poi la svolta più conservatrice in campo sociale, lui lascia cadere i liberali e cerca la coalizione con gli elementi conservatori nel campo cattolico anche. E così la cosa è molto complicata e credo di aver capito dalle sue cose una specie di Bismarck è troppo complicato, anche Bismarck non si può semplicemente mettere sul cliché del distruttore della libertà e del liberalismo, eccetera. Credo che bisogna tenere presente anche questa ambivalenza, anche qui di Bismarck è grandissima. Sì, e poi alla fine forse quello che diceva Becker era più complesso, forse anche io ho abbreviato nella traduzione. Liberalismo, i liberali non accettavano il pluralismo dei partiti, il quale li avesse messi di nuovo in minoranza, e perciò i liberali si sono serviti anche di mezzi illiberali e hanno preferito l'alleanza con la burocrazia all'alleanza col sistema parlamentare. Però adesso risponde Becker, saprà rispondere meglio di me. Ja, ich entschließe mich nun doch Deutsch zu sprechen. Herr Cervelli, weil Ihre Fragen doch so differenzierende Antworten erfordern, dass ich im Moment den Wechsel vom Deutschen ins Italienische und wieder ins Französische nicht ganz schaffe. Richard Rothe hat an den politischen Kämpfen in Baden keinen direkten Anteil genommen. Aber er hat einen bedeutenden Einfluss genommen aufgrund seiner Schriften und auch aufgrund von Beratungen. Er war zum Beispiel beteiligt an der Ausarbeitung der neuen evangelischen Kirchenverfassung. Worauf ich aufmerksam machen wollte in diesem Zusammenhang, war etwas, was man, glaube ich, im Allgemeinen in der Literatur über den Liberalismus nicht in dieser prononcierten Form findet, nämlich das Faktum, dass in diesem Liberalismus der 60er Jahre doch schon sehr stark greifbar ist das Wirken des Etatismus hegelianischen Denkens. Das lässt sich bei Häuser nachweisen und es lässt sich dann in den Publikationen des Protestantenvereins, die sehr stark beeinflusst sind von der Theologie Richard Rothes, nachweisen. Was bei Richard Rothe bedeutsam geworden ist für das liberale Bildungs- und Besitzbürgertum, das war seine Theorie vom unbewussten Christentum, das unbewusste Christentum, das sich nun eben nicht in Kirche gehen äußert, sondern das sich in den Aktivitäten des Alltags äußert, in den industriellen Aktivitäten, in den politischen Aktivitäten, in den nationalen Aktivitäten. Hier äußert sich unbewusstes Christentum, das ist das Hinausgehen, das Auflösen der Kirche und des Christentums hinein in die Welt. Und das hat, hier würde ich so weit zu gehen, zu sagen, diese Theologie hat eine Art von ideologischer Rechtfertigung für die Liberalen in ihrer politischen Tätigkeit geliefert. Hier ist also eine Verbindung zwischen dem Theologen und dem Philosophen Rothe und dem, was an weltanschaulicher Rechtfertigung für politisches Wirken im Liberalismus greifbar ist. Ist das vielleicht eine Antwort? Wollen Sie damit auch auf den zweiten Teil? Nein, zweite Teil nicht. Das kommt noch. Dunque, la prima parte della risposta per Rothe, no? Rothe non ebbe parte diretta nel Kulturkampf, ma una influenza diretta, una influenza culturale molto forte, per esempio nell'elaborazione della nuova Costituzione della Chiesa Evangelica nel Baden, ma anche nei programmi liberali in cui Becker ha voluto allargare, citando proprio Rothe, la vecchia e la tradizionale interpretazione del liberalismo, introducendo quel etatismo hegeliano che secondo di lui in Rote e in molti contemporanei ha avuto una importanza molto forte. Si parla poi di un unbewusstes Christentum, come si direbbe unbewusst? Subconsciente, cristianesimo subconsciente. Sì, il inconscio, il cristianesimo, cioè un cristianesimo anonimo, sì, ma inconscio, perché si chiede o si propaga un atteggiamento il quale vorrebbe l'attività del cristiano nel mondo, nelle imprese industriali, politiche, nazionali, cioè non tanto andare in chiesa, sentire la predica o la messa, ma una certa attività in tutti questi altri campi e con ciò filantropica, per la comunità, per il progresso, così come li intendevano i liberali, e con ciò una giustifica che questa specie di teologia liberale dava una giustificazione ideologica a tutto quello, religiosa, una giustificazione a tutte le azioni del liberalismo, anche nel futuro. Adesso, la seconda parte, questo viene la seconda. Però il problema è così complesso, ne discuteremo anche questo pomeriggio e questa sera. Der zweite Teil. Ich unterscheide mich in der Interpretation des badischen Kulturkampfes von Herrn Gall dadurch, dass ich als konstitutive und integrative Faktoren des badischen Kulturkampfes die Kirchen- und Kulturpolitik ansehe. Die sozialen Voraussetzungen, die wirtschaftlichen Reformen, die durchgeführt worden sind, die spielen eine erhebliche Rolle, sind aber in meiner Interpretation des badischen Kulturkampfes nicht die eigentlich konstitutiven und integrativen Faktoren. Was die Beurteilung des badischen Liberalismus angeht und gerade des Scheiterns der neuen Ära in Baden, glaube ich nicht, dass ich mich wesentlich unterscheide von Herrn Gall. Herr Gall hat in seinem ersten Aufsatz, den er zu diesem Problem veröffentlicht hat, davon gesprochen, dass die Politik, die Jolly betrieben hat, eine Art von Bestechungspolitik gewesen ist. Ich habe das als kompensatorische Funktion dieser Gesetzgebung bezeichnet. Insgesamt wird man Folgendes sagen müssen, bei dem Verhältnis Kulturkampf in Baden, Kulturkampf in Preußen. In Baden war ein liberal-konservativer Landesherr, der allerdings in dieser Phase teilweise sehr progressiv war. Es gab ein liberales Kabinett, es gab eine liberale Landtagsmajorität. In Preußen gab es den konservativen König, es gab Bismarck als eigene Potenz und es gab die Liberalen im Abgeordnetenhaus beziehungsweise später im Reichstag. Dass der preußische Kulturkampf gegen den Willen Bismarcks entfesselt worden wäre, wird niemand behaupten wollen. Man wird sogar sagen müssen, Bismarck hat den Kulturkampf initiiert. Er hat ihn aber im Wesentlichen instrumentell, funktional gehandhabt. Er hat auch bestimmte sachliche, im engeren Sinne sachliche Ziele damit verfolgt, wie eine genauere Scheidung der Kompetenzen von Staat und Kirche. Aber zweifellos war das entscheidende Motiv bei Bismarck lag im Bereich des politisch-taktischen. Das konkrete Vorbild nun, das der badische Kulturkampf lieferte, war einerseits nun die Gesetzgebung, die in Preußen in wesentlichen Teilen später ähnlich erfolgte, zum Teil unter ausdrücklichem Rückgriff auf diese badische Gesetzgebung. Bismarck hat auch von Karlsruhe eine ausführliche Darstellung verlangt über diese bayerische Kulturkampfgesetzgebung. Und es war zum anderen, dass, da ist die Vorbildlichkeit, die Bismarck allerdings nicht brauchte. Ich meine, dazu war er klug genug. Das Zweite, die Wirkung auf die Liberalen. In Baden das Abschneiden nun dieser Tendenzen zu einer Parlamentarisierung der Monarchie. Und in Preußen in einer ähnlichen Weise diese Surrogatfunktion des Kulturkampfes bei gleichzeitigem Vorenthalten der parlamentarischen Machtteilhabe. Es ist nicht uninteressant, die Mai-Gesetze sind praktisch gleichzeitig vorgelegt worden mit dem Entwurf der neuen Gesetzgebung für das nächste Septennat. Und das Stichwort Septennat erinnert ja an all die Probleme, die mit preußischem Kultur, mit preußischem Verfassungskonflikt, preußischem Heereskonflikt zusammenhängen. Sì, una risposta un po' complessa. Allora, non c'è tanta differenza, dice, fra lui e fra Gall. La differenza c'è proprio quella che Gall, che lui vede i fattori costitutivi e integrativi di questo Kulturkampf proprio nella politica ecclesiastica e culturale e non come Gall. Nei problemi politici, nei problemi sociali ed economici. Ammette che hanno avuto una grande importanza, ma non erano costitutivi. Poi, per il liberalismo badese e la sua fine, lui dice che la politica è proprio lì, Gall giudica un po' simile, dicendo che la politica di Jolly era stata una politica di corruzione, una politica per corrompere il Partito Liberale, e lui parla di compensi dati ai liberali per la non attuata parlamentarizzazione. Poi c'è il confronto Kulturkampf nel Baden, Kulturkampf in Prussia. Bisogna vedere la differenza nel Baden, un monarca liberal conservatore, che però in quel periodo aveva delle tendenze molto progressive, gabinetto liberale, ministero liberale, maggioranza di camera liberale. In Prussia il re più o meno conservatore, Bismarck, che formava come personaggio un centro del potere fra Bismarck e poi i liberali dall'altra parte. E il Kulturkampf prussiano dice Becker, è stato iniziato da Bismarck, che aveva certi scopi pratici, politici, una divisione più netta fra Chiesa e Stato, però sostiene Becker che ha iniziato il Kulturkampf soprattutto in modo funzionale, tattico. Su questo si potrebbe discutere, ma non c'è tempo per discutere questo problema. E poi ammette senz'altro che il Kulturkampf badese ha costituito un modello per il Kulturkampf prussiano sotto molti aspetti. Prima perché la legislazione prussiana copiava poi in gran parte quella badese. E poi anche perché Bismarck aveva capito bene quale impressione aveva fatto il Kulturkampf sui liberali badesi, così che anche lui si poteva servire del Kulturkampf come di un surrogato alla parlamentarizzazione. E qui Becker mette in evidenza che proprio nello stesso periodo in cui furono emanate le leggi di maggio, fu proposta al Reichstag anche la legge sul settennato, cioè quella legge che praticamente dava al governo il potere di disporre dell'esercito, del budget dell'esercito per 7 anni. Io direi che forse i liberali potevano darsi l'illusione che esercitavano già un regime parlamentare quando votavano quelle leggi, però non possiamo diventare ancora più lunghi, mi pare. Adesso la parola spetta prima a Fuchs e poi a Ulrich. E anche a Camaiano. Perché anche a Camaiano. A Camaiano. Meine Frage ist durch den Beitrag von Herrn Civelli ausgelöst worden, insofern das Etikett antiliberal im Hinblick auf den Kulturkampf getauft hat. Zum Teil hat Herr Hirschberg bereits erwidert. Aber ich persönlich, und da würde ich Ihre Meinung, Herr Becker, gerne dazu hören, ich persönlich glaube, dass das Etikett antiliberal im Hinblick auf den Kulturkampf entweder übergeht oder zumindest nur mit größter Vorsicht zu gebrauchen ist. Zumindest in der Schulpolitik, und darauf wurde auch schon eingegangen, haben die Liberalen eine lange Tradition in ihrem Leben fortgesetzt und haben sich insofern als Liberale verhalten, zumal man ja auch die Aggressivität des Pontifikats von Pius der IX. Als Polen sehen muss, der ja ein sehr starker Gegner des Liberalismus war, sodass man auch gleich dann bestimmte Exzesse im Kulturkampf erklären kann. Wenn man überhaupt von einer gewissen antiliberalen Politik sprechen kann, dann wohl im Hinblick auf weitere Repräsentations- und Partizipationsmöglichkeiten, die in der Verfassung hätten vorgesehen werden können. Ich weiß nicht, wie Ihre Meinung ist. Ich stimme völlig mit Ihnen überein. Es wäre verfehlt, im Hinblick auf den Kulturkampf davon zu sprechen, dass die Liberalen mit ihren Traditionen gebrochen hätten. Das ist natürlich ein Handicap in einem solchen Vortrag. Man müsste noch stärker, als ich das an einigen Stellen versuchte, darauf hinweisen, dass dieser Liberalismus eben kein völlig einheitliches, kein völlig homogenes Gebäude ist. Dass es solche Liberale und solche Liberale gibt. Ich wies einmal darauf hin, auf Robert von Mohl und seine Haltung in der Frage der selbstständigen Finanzverwaltung der Kirchen. Da lässt sich noch eine ganze Reihe. Zum Beispiel das Problem mit diesem Stiftungsgesetz 1870 wurde praktisch den badischen Bürgern verboten, dass sie in Zukunft Stiftungen in Kirchen gaben zu milden und also zu karitativen Zwecken. Das widersprach im Grunde genommen der liberalen Vorstellung von der Freiheit des Individuums auch über seinen Tod hinaus über das Eigentum verfügen zu können. Lunschli war ein entschiedener Gegner dieser, ursprünglich ein entschiedener Gegner einer derartigen Gesetzesbestimmung. Er hat dann in der Situation damals sich auch angepasst. Mohl hat eine Entwicklung gemacht, ganz stark unter dem Eindruck der Entwicklung der sozialen Gegensätze in den 60er Jahren, die ihn auch sich abkehren ließ in bestimmten Punkten von der Subsidiaritätsidee, von der subsidiären Staatsidee. Er hat im Zusammenhang mit der Entwicklung der sozialen Frage und gerade in Auseinandersetzung mit Ketteler und dessen Vorstellungen von der sozialen Frage, hat er ausdrücklich die These vertreten, die Sozialfürsorge müsse einheitlich gehandhabt werden, es müsse Sache des Staates werden. Und in diesem Zusammenhang war er dann auch entschieden gegen die Stiftungen, gegen die Errichtung von Stiftungen eingestellt. Also man muss in der Tat das sehr differenzierte, die sehr differenzierte Palette, das sehr viel differenzierte Gebäude des Liberalismus ganz im Auge behalten, um also nicht in Fehler zu fallen, dass man glaubt, man könne eine Komponente des Liberalismus gegen die andere ausspielen. Der Liberalismus war von Anfang an, hat eine sehr breite Fülle von Möglichkeiten in sich enthalten. Ich habe ja zum Schluss gerade auf diese Ambivalenzen aufmerksam gemacht. Man hat im Zusammenhang mit Untersuchungen über Sübel festgestellt, dass bei Sübel nicht erst das, was man immer wieder als Kapitulation bezeichnet, 1866 in der Tat eine Kapitulation in diesen Jahren war, sondern dass das schon angelegt war in der Zeit vor 1848. Dass bei Sübel zum Beispiel im Zentrum nicht steht die Gesellschaft, sondern der Staat. Und diese Ambivalenzen, auf die ich hinwies und die meiner Meinung nach am besten herausgearbeitet hat, Leonhard Krieger in seinem, ich glaube, nicht hinreichend rezipierten Buch über the German Idea of Freedom, diese Ambivalenz im Verhältnis zu Administration und Repräsentation, die scheinen mir eine der Erklärungen zu liefern für das, was man sonst teilweise als wenig verständlich in der Entwicklung des Kulturkampfes ansieht. Wir haben jetzt noch zwei Interventen, Herr Ulrich und dann Herr Kamajani. Und vielleicht können wir doch ungefähr 5 Minuten vor Interventen beschränken. Bitte. Ich möchte mich einmal auf das Glatteis begeben, da ich die Schlussbemerkung von Herrn Becker etwas provoziert gefühlt habe. Na, wenn man versucht, das, was bei Ihnen infiziert war, zu verlängern, explizit zu machen, dann heißt das eigentlich, dass gar gegenüber der tatsächlich barbarischen liberalen Volkspolitik vielleicht eine Alternative zum Gebiet Parlamentarismus, Demokratisierung voranzukommen, wenn sie dafür nicht sich auf das Gebiet Kultur kann, das heißt frontal Konflikt mit der klerikalen Bewegung gegenhätten. Im Grunde heißt das, vor allem weil wir dann auch die Beziehung zur Reichsentwicklung, zur deutschen Entwicklung mit eingegriffen haben, hätte man vielleicht die Mehrheit von 1917, von 1919 im Nutzen, alle enormen Unterschieden, das ganz klar, nicht hier schon ansatzweise verfolgt. Und im Grunde hätten die Liberalen die Selbstaufgabe oder die Hallen-Selbstaufgabe vermeiden können, wenn sie sich mit einer katholischen Massenbewegung, wenn nicht verbündet, so doch arrangiert hätten. Und da bin ich sehr skeptisch. Man muss zunächst einmal noch sehen, dass gerade auf der reichs- und preußischen Ebene, eben die Herr Wandel ansprach, der Kulturkampf ja ein gleichzeitig und eng verbundene Erscheinung einer Phase, in der die Liberalen die größte Hoffnung auf schrittweise Parlamentarisierung geben können, was ja durchaus auch berechtigt im Vergleich mit anderen Staaten, dass ja gerade der Abbruch des Kulturkampfs ein Teil der Bismarck'schen Operation ist, für die reaktionäre Bismarck'schen, für den Bismarck, der seine Verbündeten gerade beim Zentrum. Und das haben wir dann noch einmal in Bülow-Block. In dem Moment, in dem wieder die Frage Parlamentarisierung vorsichtig auf die Tagesordnung kommt in Deutschland, findet sich eine ablockende, konservative, reaktionäre Koalition zwischen Konservativen und Katholiken. In einer Zeit, in der das Zentrum bereits eine stärkere, kleinere und wirklich bäuerliche Komponente hat, die man nur so gerne demokratisch bezeichnet, die sozial-interventionistisch. Aber diese soziale Demokratie hat ja nicht unbedingt sehr viel mit Parlamentarismus und liberaler Demokratie zu tun. Und da bildet sich der schwarz-blaue Block zum harten Ablocken jeder Parlamentarisierung. Das sind auch keine reinen Ex-Post-Überlegungen, würde ich sagen. Wenn die badischen Liberalen sich umschauen, wo konnten sie denn da irgendeine Möglichkeit, Liberalismus mit in einer katholischen Bewegung zusammen durchzuführen, entdecken, seit dem Sonderbundeskrieg der benachbarten Schweiz. Sie sahen auch Frankreich, da war ja gerade auch der Übergang, der durch die Dorfalou bezeichnet war, der Katholiken eine der Grundlagen des Monarchismus gewesen. Aber viel schlimmer, seit 1870 erlebte der ganz Europa blickte auf die französische Entwicklung, wie dort die Klerikalen, die Staaten, bei der Mitte der monarchischen Restaurationspolitik bildeten. Und wie die Republik sich ab 1877 unter Gambetta gerade auch durch den Antiklerikalismus, und eine Art französischen Kulturkampf, wenn man das so sagen will, konsolidiert wird. Ich brauche nur an die weitere Entwicklung der Dritten Republik zu erinnern. Sodass man sich eigentlich überall die Katholiken als starke Bataillon der Reaktion der liberalen öffentlichen Meinung darstellen. Und da kommen wir auf die andere Frage, die mich sehr interessiert hat. Kulturkampf als Instrument, als taktisches Instrument, die kompensatorische und funktionale Bedeutung des Kulturkampfes. Das ist in Italien auch diskutiert worden, der These, Antiklerikalismus und Liberalen sei nur Abwehrungsmanöver der Bourgeoisie gewesen. Da würde ich sagen, die funktionale Komponente, da würde ich mir vollkommen zustimmen, auf der Regierungsseite. Natürlich haben Regierungen, die weder voll reaktionär sein wollten, die sogar sehr modernisierend wirken, die Bismarck und so weiter, die aber nicht den Schritt zum Liberalismus und zum Parlamentarismus machen wollten, diese Falle für die Liberalen aufgebaut. Und die Falle hat oft gut funktioniert. Weil die Liberalen sich mit einem Kulturkampf gegen einen Kulturkampf vorgestellt hatten, und nicht einen reinen Machtkampf, das hat sich jetzt passiert. Aber seitens der Liberalen war das meines Erachtens in ganz Europa ein zentraler Teil der Modernisierung. Der Kulturkampf ist eben eine besonders virulente und konfliktreiche Phase des allgemeinen Säkularismus. Und das ist ein Teil der ganzen Modernisierungsprozesse, das war vorliegend das Modell hinein. Wir haben das ja eben auch in Ländern, die den Schritt zur Parlamentarisierung voll durchgeführt haben. In Frankreich, wir haben das Problem der Säkularisierung in Spanien, in ähnlichen Formen, in ganz Europa. Und das geht ja weit vor Europa hinaus. Das eine der Charakteristiken, dass wir gerade die Säkularisierung, die Auseinandersetzung der Nation-Builders und der Modernisierung der Eliten mit dem Klerus, mit den religiösen traditionellen Kräften, selbst in der islamischen Welt haben. Der Kemalismus hat genau die gleiche Politik verfolgen müssen. Und wir sehen heute in der Türkei, im Iran, wie stark die Regierungen Kräfte sind. Also ich glaube, man muss sehen, dass die Liberalen sowohl von ihrer Schule, von Kulturfähigkeit, als einfach vom Zwang der Modernisierung, die enorme Probleme der Schulpolitik, der Modernisierung, die ganzen Fragen auch der Besitzstruktur, die man am Morgen bedeutet, für weite Teile. In Mexiko, in Spanien, in Italien, in Nordrhein-Westfalen. Das ist einfach ein integraler Teil jeder Modernisierung und im Bereich einer der großen Modernisierungseliten gewesen. Ich glaube, dass da für die Liberalen zentral war. Dann natürlich die ganze Frage, wie weit dort, wo die konfessionellen Mächte sehr stark waren, die Liberalen eben auch das ganze Instrumentarium der Kirchenpolitik des 18. Jahrhunderts zurückgreifen mussten. Ja, über das sie aber dann ja entscheidend hinausgegangen sind. Ich glaube aber, dass ja dieser Modernisierungseffekt bei Herrn Becker durchaus anerkannt war. Insofern könnten Sie ja gleich darauf. Ja, zwei Dinge zum ersten Teil Ihrer Frage. Es lässt sich an das Beispiel Württemberg erinnern. In Württemberg gab es keinen Kulturkampf und es gab keine katholische Volkspartei. Die Zentrumspartei in Württemberg ist erst Ende der 80er Jahre gegründet worden. Das ist das Gegenbeispiel. Und ich habe mit Bedacht das Wort von der konstitutiven Bedeutung des Kulturkampfes für die Bildung dieser katholischen Partei gewählt. Es ist meine Meinung, dass es ohne den Kulturkampf nicht und jedenfalls nicht in dieser Zeit und in dieser Form zur Bildung einer katholischen Partei gekommen wäre. Sie können bei den zeitgenössischen Liberalen auch immer wieder Alternativen finden, bei den Kritikern dessen, was also nun die liberale Landtagspartei macht, zum Beispiel in der Schulpolitik, zum Beispiel mit dem Kulturexamen. Einer der schärfsten Kritiker ist also nun in dem Punkt gerade Robert von Mohl gewesen. Das können Sie immer finden. Es wäre also durchaus eine Modernisierungspolitik denkbar gewesen, die also nun problematischen Effekte im Hinblick auf eine mögliche Parlamentarisierung oder auf eine Fortdauer des 1860 eingeschlagenen Wegs verhindert hätte. Das ist also nun aus den zeitgenössischen immanenten, Liberalismus-immanenten Kritiken ohne weiteres, glaube ich, belegbar. Eine Seite, die bei mir gar nicht zur Sprache kam, auf die Sie aufmerksam machten, die ist in der Tat natürlich außerordentlich wesentlich. Inwieweit hat der politische Katholizismus, wie er sich formierte in den 60er und in den 70er Jahren, denn von sich aus Interesse daran gehabt, eine Parlamentarisierung voranzutreiben? Das gilt für die katholische Volkspartei, ist der Befund negativ. Für die Zentrumspartei ist der Befund negativ, weil man eben fürchtete, dass im Falle einer Parlamentarisierung es zu einer einseitigen Parteiherrschaft kommen würde. Die einseitige Parteiherrschaft der Liberalen hat man aber vor allen Dingen ja befürchtet, wegen ihres kirchen- und kulturpolitischen Konzepts. Um das nochmal zu resümieren, ich bin der Meinung, dass eine Chance bestanden hat, auf einem langsameren Weg von Reformen voranzukommen, für die Liberalen, dass die Liberalen den Fehler begangen haben mit einer überzogenen Kirchen- und Kulturpolitik, das entscheidende Integrationsmoment zu liefern für eine antiliberale Oppositionsbewegung, die sich aus Demokraten, aus einem Prozentsatz, also einem gewissen Prozentsatz von Demokraten, aus Konservativen, auch aus Liberalen zusammengesetzt hat, gerade in Baden. Und es ist von Seiten der Demokraten, die Demokraten haben damals in Baden nur eine kleine Partei gebildet, die haben sich ja nun auch vom Kulturkampf in bestimmten Formen immer wieder abgesetzt, obwohl sie auch absolut antiklerikal waren. Von Seiten der Demokraten ist auch immer wieder betont worden, wie stark bei den Liberalen nun diese kultur- und kirchenpolitischen Gesetze ihren funktionalen Charakter haben. Das war einer der Gesichtspunkte, warum die Demokraten dabei nicht mitgemacht haben. Das Zweite habe ich zum Teil schon mitbeantwortet, dass es ohne Konflikte ausgegangen wäre, dass der Prozess einer Säkularisierung, der notwendige Prozess einer Säkularisierung der modernen Staatsgesellschaft ohne Konflikte mit der katholischen Kirche ausgegangen wäre, das wäre, glaube ich, naiv anzunehmen. Die Frage ist nur, ob es zu dieser Form der Konflikte hätte kommen müssen, ohne bestimmte problematische Prädispositionen bei den Liberalen und ohne auf das Reich gesehen, ohne die Figur Bismarck, oder ob es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, diese Entwicklung in einer Form durchzuführen, die nun eben nicht zu einer Konfessionalisierung des Parteiwesens in Deutschland geführt hätte. Württemberg ist, wie gesagt, ein Beispiel dafür, dass die These stützt, es wäre auch anders gegangen. Ich schlage vor, dass wir diese hochinteressante Antwort des Privatgesprächen gleich wieder des Essens weiter übersetzen, weil uns sonst zu viel Zeit genommen wird. Würden Sie, adesso tocca a lei, sì. Volevo intervenire a proposito del rapporto tra liberalismo e giurisdizionalismo, sempre tenendo presente in qualche modo il confronto tra la situazione italiana e la situazione tedesca, perché dalla relazione appariva che il liberalismo tedesco aveva assunto il precedente giurisdizionalismo e ne aveva ulteriormente sviluppato le implicazioni, quindi c'era quasi una identificazione tra liberalismo e giurisdizionalismo. Facendo il confronto con la situazione italiana, mi sto domandando se anche in Germania, per caso, c'è stato un quadro più articolato, perché in Italia indubbiamente è molto esteso questo fenomeno, cioè di liberali che fanno proprie tendenze giurisdizionaliste, in alcune parti d'Italia particolarmente, dove le tradizioni giurisdizionaliste erano più forti, per esempio nel Regno di Napoli, per esempio in Toscana, dove c'erano ancora vive le tradizioni leopoldine. Però questo non avviene sempre. Non avviene sempre. Mi vorrei riferire per esempio al discorso che ricordava ieri Passeren, famoso discorso del 27 marzo 61 di Cavour, in cui si prospetta il superamento del giurisdizionalismo. Ora, lo stesso Passeren, alcuni suoi scritti, anche Tragnello, hanno sottolineato come Cavour in questo discorso del 61 assume delle tendenze cattolico-liberali, penso di matrice rossiniana, che cioè delle tendenze in cui si cercava di portare avanti il liberalismo in funzione anche della libertà della Chiesa e di una concezione in parte separatista, in parte in difesa dei diritti della Chiesa, cioè dalla libertà moderna, doveva derivare anche la libertà della Chiesa, concepita in termini nuovi, non in termini di privilegio, ma in termini di libertà dallo Stato. Mm. Österreich verbunden hat, oder sehr gegenüber Deutschland. Ecco, domandavo se per caso in Germania c'è qualche cosa del genere. Zunächst ist festzustellen, was ich auch einleitend in meinem Referat bei der Behandlung des entsprechenden Kapitels sagte. Die Kirchengesetzgebung 1860 hat grundsätzlich zwar mit dem Staatskirchentum gebrochen und hat der katholischen Kirche konkret eine Freiheit gebracht, die sie noch keine besaß. Im Konfliktsfall aber und für den Konfliktsfall hat man auf Elemente des alten Staatskirchentums immer wieder zurückgegriffen. Die Vorstellung von der Libera Chiesa in Libero Stato ist bei den badischen Liberalen auch geläufig gewesen, aber immer mit der Unterstreichung, dass der Staat frei sein muss von der Kirche und daher die Libera Chiesa im freien Staat dem Staat untertan. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang, wie weit man mit der Freiheit der Kirche gehen wollte, ist die auch immer wieder erörterte Frage, kann man der Kirche eine Freiheit nach amerikanischem Vorbild geben? Die katholische Volkspartei hat in ihrem Programm von 1869 die Trennung der Kirche vom Staat aufgenommen. Katholische Volkspartei. Die Trennung der Kirche vom Staat wollten die Liberalen in ihrer Mehrheit nicht, weil sie nach dem amerikanischen Beispiel, das immer wieder zitiert worden ist, fürchteten, dass danach der Einfluss speziell der katholischen Kirche im Staat noch wesentlich größer werden würde. Es ist dieser Programmpunkt Trennung der Kirche vom Staat in dem Parteiprogramm der katholischen Volkspartei von 1869 sofort vom Nuntius in München gerügt worden, was nicht anders zu erwarten war. Er war in den konkreten Umständen wohl auch eher taktisch gemeint als prinzipieller Natur. Aber vielleicht ist das, was ich jetzt sagte, einigermaßen eine Antwort auf Ihre Fragen, wenn ich sie recht verstanden habe. Um es nochmal zu resümieren, zwar Ablösung des Staatskirchentums in der neuen liberalen Ära, aber Rückgriff und Beibehaltung von staatskirchlichen Elementen ist für den Fall des Konflikts und im Fall des Konflikts und Ablehnung einer Freiheit der Kirche, etwa in der Form der Trennung des Staates, die speziell den katholischen größere soziale Macht geben würde. Allora, in un primo momento la rinuncia al vecchio giurisdizionalismo, mantenendo però alcuni essenziali elementi di questo giurisdizionalismo che davano più o meno allo Stato la possibilità di definire le libertà della Chiesa e strumenti anche per combattere la Chiesa che si doveva sviluppare fatto all'interno dello Stato. E perciò anche questi liberali non volevano la separazione tra Chiesa e Stato perché temevano che una tale separazione sul modello americano avrebbe dato ancora più forza sociale alle Chiese, soprattutto a quella Katholika. Ja, aber vielleicht war es in dem Zusammenhang ja besonders wichtig, dass Sie auf den Etatismus überhaupt, auf diesen hegelianischen Etatismus in Teilen des deutschen Liberalismus hingewiesen hatten, so wie ich ganz zu Beginn auch auf die protestantische Wurzel des deutschen Liberalismus hingewiesen hatte, sodass manche Gegensätze aus diesem doppelten Ursprung in Deutschland sehr viel härter geworden sind als in Italien oder auch in den süddeutschen Ländern, in Bayern oder in Österreich, wo Kaiser Franz Josef, wie wir ja sicher heute Nachmittag hören werden, die Grenzen des Kulturkampfes sehr deutlich bestimmen und über eine gewisse Grenze nicht hinausgegangen ist. Übrigens hat auch Windhorst letztlich die Trennung von Kirche und Staat anscheinend für die einzige Lösung gehalten. Lo stesso leader del Partito Cattolico del Centro ha detto in una lettera al Nunzio: io credo che alla fine non ci resterà altro mezzo che la soluzione fra Chiesa e Stato, la divisione, la separazione, perché non è possibile un'alleanza fra lo Stato diventato ateo e la Chiesa. Però aggiunge siccome io come cattolico non posso dimenticare, almeno pubblicamente, quello che ha scritto il Papa nel sillabo, faccio questa proposta finora soltanto in modo indiretto. Ja, sonst sind weitere Fragen noch. Es ist jetzt doch so spät geworden, dass wir das Kursreferat auf den Nachmittag verschieben. Wenn also jetzt noch sich die eine oder andere Frage ergibt, dann bitte ich Sie jetzt noch zu stellen zum Kulturkampfproblem insgesamt. Vielleicht eine Bemerkung noch zu der Frage nach den potenziellen Alternativen in Württemberg, dass ich vorhin ja als eine Möglichkeit historische Alternative erwähnte. Da waren die Katholiken im Wesentlichen repräsentiert durch die Demokratische Volkspartei. Sì, un aspetto molto interessante, perché in una delle risposte anteriori che io non avevo tradotto, Becker ha detto conflitti erano inevitabili, però che i conflitti abbiano avuto una tale asprezza, questo è stato anche conseguenza della durezza, della intransigenza del programma liberale. Forse esisteva una alternativa, cioè di un progresso, di una politica di riforme più lente, che forse avrebbe risparmiato questi conflitti, perché, dice lui, i partiti cattolici sono la risposta a questi Kulturkämpfe. Senza il Kulturkampf non si sarebbero formati allora e in questo modo i partiti cattolici antiliberali. E adesso ha menzionato l'esempio della vicina, del vicino Württemberg, in cui il governo ha evitato lo scontro frontale e nel quale i cattolici stavano quasi tutti nel Partito Democratico e non in un partito confessionale antiliberale. Mi permette quattro parole forse per spiegare meglio. Direi che non è soltanto il senso di cercare lo sfondo, la inventore in problemi erano riforme liberali condotte con metodi liberali. Per esempio, quello che tu volevi dire. Also ein liberales Reformprogramm mit illiberalen Mitteln, mit intoleranten Mitteln durch. Ich meine nicht, dass es illiberale Mittel waren, weil also nun der Appell an den Staat und die Rolle, die der Staat an sich bereits im vormärzlichen Denken spielte, des Liberalismus, weil das gegeben war. Es gibt ja, es kommt in den Kammerdebatten im Zusammenhang mit der Frage der Wahlreform, wird es ganz deutlich gesagt, wird die Frage gestellt, Parlamentarismus und Konstitutionalismus, ist das das Gleiche? Und da wird gesagt, wenn wir das indirekte Wahlrecht beibehalten, dann sind wir natürlich für den Bund mit der Bürokratie. Und dann kommt auch das Argument, bislang haben wir Reformen im Wesentlichen nur erreichen können im Bund mit der Bürokratie. Das ist natürlich historisch völlig zutreffend. Und von daher war den Liberalen natürlich dieser Zugang und dieser Weg, diese Allianz mit dem bürokratischen Staat nahegelegt. Ich darf darauf hinweisen, nur zum Schluss, dass ja Baden eine sehr starke Tradition des aufgeklärten Absolutismus hatte. Der Markgraf Karl Friedrich von Baden, der den verbundenen Mur zum badischen Hofrat gemacht hat und seine Kinder von ihm erziehen ließ, nicht wahr? Und einen ständigen Briefwechsel mit Mirabeau, dem Älteren natürlich, und mit ihnen hatte. Also hier gibt es eine ganz starke Geschichte. Halt, was mich gewundert hat, dass Herr Matti Friedrich den Großen und Josef den Zweiten und nicht seinen eigenen Großen Karl Friedrich von Baden sprechen kann. Aber Sie würden eben betonen, dass dieser, was Sie nennen, praktischer Hegelianismus eben konstitutiv geworden ist. Der ist gut konstitutiv geworden. Das ist eben doch eine ganz spezifisch etatistische Ausprägung des Liberalismus. Und die gibt natürlich dann dem Staat diese Omnipotenz. Ja, ich meine, man kann im Zusammenhang mit dieser Entwicklung auch das, was Juristen den rechtsmonopolistischen Etatismus nennen. Ein Beispiel nur, Lamay den ich nicht erwähnte, der aber an sich der populärste badische Liberale gewesen ist, der war der Ministerpräsident der neuen Ära. Ein Mann persönlich von einer absoluten Intoleranz, Toleranz bis zum Laissez-faire, Laissez-aller in allen Dingen. Der hat einmal in der Erregung die Formel gebraucht in der Auseinandersetzung im Landtag: Das Gesetz ist das öffentliche Gewissen. Und wer darüber hinaus noch ein privates Gewissen haben will, der muss dafür zahlen. Ecco. La legge di realtà in funzione della citoyenne della Secondo questo primo ministro liberale, la legge dello Stato era la coscienza pubblica. Chi si permette di avere inoltre una coscienza privata ne deve pagare. Ja, ich glaube, dann können wir damit enden. Vielen Dank allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Wir müssen wieder pünktlicher anfangen. Aber es ist ja Folgendes. Ab 3 Uhr. Ja, aber ab 3:15 ist die Sekretärin für die Auszahlung oben. Das wird sich also ungefähr eine halbe Stunde hinziehen. Wir müssten also dann irgendwann später als 3 Uhr. Ricominciamo alle 3:15. Però già allo quarto alle 3 arriva la segretaria, così che in quella mezz'ora, dalle 14:45 fino alle 15:15 possiamo risolvere.